Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, wir sind hier im Dicken Engel und ich habe heute den Landesverband Hessen da, der sich hier vorstellt. Es ist auch mein Landesverband, den ich kennengelernt habe schon 2007. Das war relativ abenteuerlich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von denen, die jetzt da sind, dabei ist, der auch schon so lange da ist. Aber es ging ziemlich zur Sache. Und da hätte ich gleich die Frage, die erste, an den Tumay. Kennst du noch diese Bielefeld-Verschwörung? Nee, das war vor meiner Zeit. Okay, dann erzähl doch mal jetzt so von dir aus ein bisschen, warum du zu den Piraten, was du denkst, was das Besondere jetzt bei den Piraten Hessen, haben wir wirklich so eine gute Zahlungsquote, dann sind wir wirklich was ganz Besonderes und super Sachen. Ja, also ich hoffe, dass noch der Lothar als Schatzmeister noch dazu stößt, weil er hat natürlich den entworfen. Und ja, also ansonsten, ich persönlich bin 2009 im Rahmen der Europawahl auf die Piraten aufmerksam geworden. Hatte damals meine Tochter ein bisschen für Politik interessieren wollen und mit ihr den Wahlomat für die Europawahl durchgemacht und als Ergebnis dann die Piraten gezeigt bekommen. Ich konnte mit den Piraten erst überhaupt nichts anfangen. Und meine Tochter, muss ich doch nachfragen. Die ist mittlerweile 16,5. Damals war sie 14 oder ein bisschen weniger als 14, aber ja, und sie fand erstmal die Piraten einfach cool wegen dem Namen und im Rahmen von der Zensursula, also ich habe die jetzt erstmal dann gar nicht weiter, also ich habe mich ein bisschen zwar erkundigt, aber nicht weiter beachtet. Im Rahmen von Zensursula bin ich dann im Grunde genommen erst richtig dazu gestoßen, weil hier Leute aus Gießen, Ralf Prascher und der Grabsteinschubser, der jetzt in Berlin ist, und der Christoph Erle und der Herr Öchler, die hatten damals in der Marburger Fußgängerzone eine Mahnwache gemacht und hatten dann Interessierte zusammengesammelt. Ja, und dann gab es den ersten Stammtisch dann im Juli, glaube ich, oder Juni auf jeden Fall. Ja, und habe mir das dann 4 Wochen so angeguckt und habe dann gedacht, okay, ist ein cooler Haufen. Und die Ziele, die sie haben, sind für mich sehr ansprechend und die machen halt Politik anders, wie ich es gewohnt war, weil Politik für mich komplett etwas Abschreckendes war, so in dem Habitus. Und ja, und seitdem, also seit August, bin ich dann offizielles Mitglied geworden und ja, und bin da halt immer irgendwo dabei, je nachdem. Okay. Oder, ja. Toron-Grill. Ich weiß gar nicht, wie du richtig heißt, weil ich sehe immer nur dein Nick. Ja, sprich zu uns. Ich habe dich schon zum bevorzugten Sprecher gemacht. Was ist dieses komische Taste drücken? Okay. Völlig egal. Wir machen jetzt erstmal weiter und du versuchst das mit der Technik zu kriegen. Aber wenn du Push-to-Talk hast, musst du einfach auch die Taste finden. Ich will wissen, wie groß ist der Landesverband eigentlich? Also zu der wievielt größte in Deutschland ist das? Oder weiß das der Schatzmeister und du nicht? Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind wir der 6. Landesverband mit mittlerweile jetzt über 2050 oder... Von der Channel geschrieben. 2057 Menschen. Ah, okay. Ja. Und offensichtlich mit der besten Zahlungsmoral hier in Deutschland. Das finde ich auch sehr spannend. Ich hätte ja gedacht, die Bayern hätten die beste Zahlungsmoral. Also der Lothar hat, also unser Schatzmeister hat halt ein Verfahren, wo er die Leute einfach auch immer wieder anspricht und erinnert und auch vorher dann, also nicht einfach die Abbuchung macht, sondern auch nochmal denen eine Mail schickt, um zu gucken, sind die überhaupt noch unter den Kontoverbindungen erreichbar oder nicht oder haben die auch ausreichend Geld drauf. Und also der macht wirklich auch dann eine Pflege der Leute. Und ja, aber wie gesagt, er kann das am besten beschreiben, was er da genau im Detail macht. Ich hätte noch mal einen Tipp für Michael. Wenn du bei Konfiguration dieses Audioassistent machst, da kannst du eigentlich ganz gut sehen, ob du überhaupt zu hören bist und kannst da ganz gut dran rumarbeiten und das dir irgendwie einrichten. Also da findest du am ehesten den Fehler, jedenfalls nach meiner Erfahrung. Oben bei Konfiguration Audioassistent. Hi. Ja. Okay. Wenn du willst, kann ich ja nochmal so ein paar Eckdaten zu Hessen sagen. Ja, bitte. Also Hessen hat 26 Kreise und wir haben im Moment 16 Kreisverbände. Einige Kreise sind gerade auch dabei, sich mit Kreisverbandsgründungen auseinanderzusetzen. Soweit ich weiß, sind das drei. Bei der dritte, das ist eher jetzt so ein Zusammenschluss von drei Kreisen. Das ist dann Gießen, Landkreis Limburg-Weilburg. Die wollen jetzt was Größeres machen, weil die Personenzahl der Aktiven relativ gering ist in den beiden, also in, oder in allen dreien. Und wir haben ja nach Norden hin in Hessen ja Flächenkreise und sehr ländlich, und das ist halt dann auch einfach viel Aufwand, da sich zu treffen. Ansonsten war das noch Vogelsberg und Fulda, die auch am Überlegen sind, Kreisverbände zu gründen. Ansonsten haben wir mittlerweile ich glaube, es um die 31 Mandatsträger. Zumindest war das der Stand, den wir letztes Jahr, oder 32 hatten wir bei der Kommunalwahl letztes Jahr bekommen. Allerdings gab es da jetzt auch Abflüsse und Zuströme von anderen Parteien, beziehungsweise also Marburg zum Beispiel haben wir einen Mandatsträger, der ist ausgetreten, hat das Mandat mitgenommen. So, ansonsten die Anzahl haben wir ja schon gesagt. Wir sind, finde ich, ein recht reger Landesverband. Wir haben eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise. Wir haben auch sowas wie, das nennt sich Hessen Campus, was jetzt wie so ein Barcamp organisiert ist. Test. Michael, ja. Okay, wunderbar. Du solltest dir dieses Gestammel im Hintergrund wegmachen. Der sagt dir sonst jedes Mal, wenn jemand in den Kanal kommt und weggeht, wo macht man das? Kann jemand mir das eben schnell sagen, wo man das wegmacht? Konfiguration müsste es sein. Ja. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Hört ihr mich? Ja, sehr gut. Ah, manchmal ist das schön, wenn Technik funktioniert. Ja, sprich weiter. Wir haben die Gruppe, jetzt habe ich jetzt noch ein, zwei. Ja, ansonsten, also haben wir noch neben dem Hessen Campus, das soll jetzt oder war für einmal pro Quartal aufgesetzt, wo man dann Themen sammelt, die auch abgestimmt werden über ein Meinungsbildungstool, was wir haben. Das nennt sich virtuelles Meinungsbild. Und dieses virtuelle Meinungsbild hat in meinen Augen recht großen Vorteil gegenüber zum Beispiel Liquid Feedback, weil Liquid Feedback an der Stelle passiv ist. Also man muss im Grunde genommen, um irgendwelche Informationen oder mit abzustimmen, muss man erstmal wissen, dass es das gibt und dann auch noch finden. Bei dem virtuellen Meinungsbild, das ist was Aktives. Da wird vorher über eine Wiki-Seite im Grunde genommen es wird eine Frage formuliert, die möglichst neutral ist. Die kann jedes Mitglied stellen, also oder beantragen. Und dann gibt es eine Wiki-Seite, die dann, wo dann Pro- und Kontra-Positionen gesammelt werden. Und dann kriegt jedes Mitglied, das sich jetzt nicht abgemeldet hat von den Informations-Mails, eine Mail mit einem individuellen Schlüssel, und über den kann er dann an der Abstimmung teilnehmen. Und diese Abstimmung, die ist immer mit drei Fragen, Ja, Nein und Enthaltung, und läuft halt eine bestimmte Zeit. Und nach dieser Zeit haben wir dann auch eine Auswertung, wie viele Leute mitgemacht haben und wie das Ganze ausgegangen ist. Und dann gibt es noch einen Bonus dabei. Wir haben dann sogenannte positionierende Meinungsbilder, die dann eben, wenn die eine Zeit von 2 Wochen laufen und auch ein bestimmtes Forum haben, jetzt gerade mal gucken, wie viel genau das waren, müssen sich mindestens 1/10 der hessischen Piraten beteiligt haben, und von denen, die sich beteiligt haben, müssen mindestens 2/3 der abstimmenden Piraten sich dafür ausgesprochen haben, und dann haben wir bis zum nächsten Landesparteitag dazu eine Position. So, ist ganz schöne Sache. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ja, unser Vorstand ist seit letztem Jahr im September der Amtierende im Amt, und wir haben jetzt im Oktober 6.7. Neuwahlen, also vom Vorstand. Ja. Wo denn? Das ist jetzt in Frankenberg, Nordhessen. Ah ja, also genau in der andere Richtung, genau in der falschen Ecke quasi. Genau. Jetzt habe ich ja genug gesagt, vielleicht kann ja mal jemand anderes was sagen. Ja, Michael. Ja, ich dachte jetzt eigentlich, ich warte mal auf deine Frage. Du moderierst so in fragestellender Form und ich versuche dann die passenden Erläuterungen zu finden. Ja, ich frage dich jetzt auch nochmal, wie lange bist du dabei? August 2009, das genaue Datum müsste ich jetzt raussuchen. Ich hatte das große Glück, mehrmals eintreten zu dürfen, weil das ja gerade die Phase des ersten großen Mitgliederzuwachses war. Und da war das gar nicht so einfach, aus einem Mitgliedsantrag einen CVCM-Eintrag zu bekommen. Das war schon etwas komplexer. Ah ja, das habe ich alles gar nicht mitgekriegt. Okay. Weil ich bin ja schon viel länger dabei in Hessen, aber beteilige mich wenig an der Politik. Insofern bin ich da nicht besonders informiert. Du musst Push-to-Talk machen, Michael. Ja, also ich war jetzt nur gerade still. Ich wollte dich ausreden lassen. Ja, aber deine Lippen sind gut. Du musst eine Push-to-Talk-Taste dir einrichten, weil sonst habe ich eine Rückkopplung, beziehungsweise die haben dann alle. Okay, das wird jetzt dann doch wieder spannend. Ja, du musst, also ich habe die Rollentaste, die geht ganz gut. Alt-Taste geht auch ganz gut. Aber dafür kannst du es dann. Was mich jetzt gleich interessiert, warum benutzt eigentlich Hessen das Mumble überhaupt nicht, im Gegensatz zu anderen Landesverbänden? Ja, antwort du, wie auch immer antworten möchte. Also es wird in Hessen eigentlich relativ häufig benutzt. Also AK Soziales, AK Bildung macht grundsätzlich Mumble-Sitzung. KV Darmstadt, die Fraktionssitzung laufen über Mumble, die läuft gerade parallel. Also das wird häufig, das wird doch schon benutzt. Ja, aber die Sitzungen, die vom Landesvorstand, die sind immer noch über Telefon, oder sehe ich das falsch? Die sind noch über Telefon, ja. Aber es ist eigentlich schöner, wenn das über Mumble ist, weil man sieht, wer gerade spricht, wenn man dich noch nicht so gut auskennt. Und irgendwie ist, glaube ich, auch die Hemmschwelle, was zu sagen. Und die Interaktion ist besser über Mumble als über Telefone. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und da die Dinge in Hessen über den Telco-Server begonnen hatten und in aller Regel damals, so hat man es mir zumindest 2009 erklärt, es kennt sich ja eh jeder von dem kleinen Kreis, der regelmäßig da ist. Man kann sich durchaus an der Stimme unterscheiden, war damals die Notwendigkeit nicht so groß. Und ja, wie heißt das so schön? Never touch a running system. Wir hatten eigentlich aus der Kombination von PET plus Telco Raum, Telco Server eine hervorragend funktionierende Infrastruktur und haben eigentlich nichts vermisst. Ich nehme an, dass das einfach noch ein großer Grund ist. Und ich denke, ein zweiter Grund ist natürlich, dass du an einer Telco schlicht und ergreifend im Zeitalter von Flatrates auch von unterwegs ganz einfachen Zugang finden kannst, während eben ein Mumble-Client auf einem mobilen Endgerät mehr oder weniger gut funktioniert. Die Mumble-Bridge reingezogen, wenn jetzt einer von euch sagen soll, würde ich aber bis Telefon rein, wäre da die Möglichkeit vorhanden. Meines Wissens gibt es die aber pro Zeiteinheit genau einmal. Also es könnte jetzt nicht gleichzeitig jemand sagen, ich möchte aber im AKXY eine weitere Bridge haben von der Telco. Ah, okay. Das ist egal. Frage stellen, die vielleicht nicht so angenehm ist, haben wir eigentlich Probleme mit den Rechten, also mit Rechtsauslegern bei den Piraten in Hessen? Und tu mal, du kannst einfach sprechen, wenn ich dich zu Wort kommen lasse. Du musst dich nicht eintragen, das ist nur für die anderen. Naja, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Also zum einen, um deine Frage zu bewegen, also deine letzte Frage zu beantworten, meines Wissens nach nicht. Und also aktuell läuft eine Diskussion über die Frage, ob wir einen Antidiskriminierungsbeauftragten haben wollen oder nicht. Aber an sich mit Rechten hier in Hessen habe ich ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Ich würde gerne auch nochmal ganz kurz auf deine Frage vorhin eingehen, warum wir nicht Mumble benutzen. Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich habe aus vielen Arbeitsgruppen immer wieder auch gesagt bekommen, gerade von Neuen, die jetzt vielleicht mit der Technik nicht so vertraut sind, dass Telefonhörer in die Hand zu nehmen, ist von der Zugangshürde wesentlich niedriger oder so niedrigschwelliger wie jetzt Mumble. Wenn Mumble mal läuft, okay, dann ist es gut. Aber bis es läuft, für jemand, der sich damit nicht auskennt, ist es eher hinderlich. Also gerade auch in Bezug auf, man muss sich dann die Headset oder irgendwie Mikrofon und so weiter kaufen. Also für jemand, wie gesagt, der nicht so technikaffin ist, ist es eher eine Hürde. Und da ist das Telefon einfach das Bequemere, das Einfachere. Ja, das stimmt. Du hast auch kein Push-to-Talk. Hallo? Ja, ich mach's. Ihr seid alle wirklich, ihr könnt kein Mumble. Also das kann man schon mal feststellen. Die Führenden, also die, die jetzt sich für Hessen da hier outen, die können alle kein Mumble. Also führen würde ich da jetzt auch in Hochkommata setzen wollen. Ja, es ist Technik soll doch in allererster Linie dem Menschen dienen. Und warum soll ich mich mit einer Technik auseinandersetzen? Also ich verfolge Mumble in aller Regel passiv. Ja, also wenn mal wieder nichts im Fernsehen ist, dann lasse ich es nebenbei mitlaufen. Und dann reicht es eigentlich, das manuelle Push-to-Talk zu können. Ich drücke halt einfach auf Mikro aus und höre stundenlang zu. Und wenn ich dann doch mal was sagen wollen würde, kann ich es immer noch anmachen. Für mich langt das. Selbstverständlich könnte man das wahrscheinlich auch noch automatisieren und könnte sich auch irgendwann mal die Hardware-Einstellungen, die man hier an seinem Mikrofon vornimmt, auch merken. Aber ganz ehrlich, dafür ist es nutze ich es zu selten. Also das ist dann doch wieder ein Aufwand, den ich nicht betreiben möchte. Du solltest dich vielleicht... Ich kann nicht der Meinung sein, aber das hat dann was Social-Media-Sache zu tun. Könntest du dich bitte zumindest dann stumm stellen, wenn du nichts sagst? Also du kannst dich einfach selber stumm stellen, dann habe ich nicht die Hintergrundgeräusche. Tumai. Entschuldigung, ich dachte, ich hätte das Push-to-Talk jetzt angehabt, sorry. Oder du hast es die ganze Zeit gedrückt, um zu gucken, ob es... Nee, eigentlich nicht. Tut mir leid. Ist nicht... Vor allem, du hast interessante Sachen im Hintergrund. Ich bin noch in der Telco nebenher, deswegen tut mir leid. Ah ja, Multitasking. Okay. Ja, daher kommt es vielleicht dann. Was mich noch interessieren würde, ist jetzt derjenige da, der für die Zahlungsmoral zuständig ist, ob das wirklich wahr ist, dass wir eine Zahlungsmoral von über 90% haben? Also ich antworte mal, weil ich habe Lothar jetzt noch nicht gesehen. Ich habe aber das große Glück, mehrere Jahre die Schatzmeister als Kassenprüfer geprüft zu haben und jetzt selber in einem Kreisverband Schatzmeister zu sein. Es ist schon so, dass wir zumindest seit 2008, weil ich hatte 2009 den Prüfjob für das Jahr 2008 gehabt. Das war so meine erste Tätigkeit in der Partei. Wir haben in Hessen eine sehr, sehr hohe Zahlungsmoral und sie ist also von einem hohen Level auf einen ganz besonders hohen Level angestiegen, denke ich, in den letzten anderthalb Jahren. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass wir sehr frühzeitig, sehr offensiv und sehr niederschwellig die Möglichkeit angeboten haben, den Regelbeitrag ja zu reduzieren. Es musste sich da keiner mit irgendwelchen Belegen oder sonst was nackig machen. Es war im Prinzip eine Antragstellung und das reichte an der Stelle aus. Wir haben dem Bund letztendlich erklärt, dass wir der Meinung sind, dass dieses Mitglied mit der Antragstellung den verringerten Beitrag bekommt und deswegen der Bund auch entsprechend einen verringerten Beitrag von der Umlage bekommt. Und das haben die damaligen, bis heute eigentlich die Bundesschatzmeister immer so akzeptiert gehabt. Das mag einer der Aspekte mit sein. Eben wurde ja schon ein anderer angesprochen, die Art und Weise, wie wir mit säumigen Zahlern, die es echt nur vergessen haben, umgehen, trägt vielleicht auch noch ein Stück mit dazu bei. Und was ich persönlich eben sehr charmant finde, dass man im Vorfeld sehr gut informiert wird, wofür das Geld ausgegeben wird und dass man also nicht das Gefühl hat, es wird damit Blödsinn gemacht. Aber das ist jetzt eine persönliche Wahrnehmung, die ich in den letzten Jahren gehabt habe. So, dann wollen wir mal zum unangenehmeren Thema kommen. Es gab in Hessen Probleme mit Scientology. Könnte dazu jemand vielleicht was sagen, außer jetzt, nein, gab es nicht oder stimmt gar nicht, weil die gab es ja tatsächlich und da gab es einiges hin und her. Wer könnte dazu was sagen? Da hätte ich jetzt Bauchschmerzen mit der Anmoderation. Es gab mindestens einen Piraten, der sich geoutet hat, wenn man es so ausdrücken möchte, dass er auch Scientologe ist. Und daran hat sich eine kontroverse Diskussion entzündet. Ich fand es aber noch, also abgesehen davon, dass diese Threads erschreckend lang waren im Vergleich zu manchen inhaltlichen Diskussionen, aber ich fand Art und Weise und Umgang in diesen Threads noch so weit im Rahmen, dass ich das jetzt noch nicht mit dem Etikett Problem versehen hätte, sondern erstmal es wertneutral beschrieben hätte. Es gab einen Vorgang oder es gab eben halt eine Diskussion darüber als Problem Das ist mir zu negativ konnotiert. Hätte ich jetzt so noch nicht bewertet. Also dem empfinde ich einfach das schon deswegen, weil es, wie du schon selber sagtest, sehr lange sich konzentriert und sehr viel Energie gebunden hat. Und das ist dann für mich immer ein Problem. Also wenn so jemand dann einfach gesagt wird, du bist bei Scientology, entweder hältst du das komplett raus oder du trittst aus oder was auch immer und damit ist die Sache beendet. Aber das hat sich ja über Wochen hingezogen. Ja, aber auch die Diskussion über Wasserbälle als Werbegeschenke ziehen sich im Verhältnis zur politischen Auseinandersetzung mit politischen Wettbewerbern erschreckend lange hin. Also für mich war das in der Zeit eine sehr angenehme Zeit, weil die Leute, die zu lesen sehr anstrengend ist, waren in zwei Threads gebunden und zwei, drei andere Leute, die sonst gerne im Grundrauschen mal untergehen, konnte man dann durchaus an anderer Stelle lesen und sie kamen so auch zu Wort. Aber wie gesagt, das ist eine ganz persönliche Meinung. Ich fand in meiner Wahrnehmung, dass dort der Scientologe nicht versucht hat zu missionieren, und dass seine Widersacher in Anführungsstrichen an dem Anheizen der Diskussion in etwa den gleichen Umfang hatten wie er selber, so dass ich das, es waren zwei oder drei Threads, ich konnte sie relativ gut ignorieren, habe alle drei, vier Tage mal reingeguckt, okay, der Thread geht noch weiter, es sind noch die gleichen fünf Beteiligten und habe mich dann wieder da rausgehalten. Wenn es nicht schlimmer wird, kann ich damit leben. Was war jetzt das Ende vom Lied? Weil das habe ich dann irgendwann nicht mehr mitgekriegt. Da hat mich mein langer Atem verlassen. Ehrlich, ich würde es jetzt auch nicht beeilen wollen. Also zumindest war mal in der Diskussion von Seiten des Scientologen, dass er nicht zur Belastung für die Organisation der Piraten werden möchte und deswegen austritt, aber sein Recht in Anführungsstrichen als politisch interessierter Bürger wahrnimmt und sich deswegen weiterhin auf den Mailinglisten und übers Forum an Debatten und Diskussionen beteiligt. Aber ich möchte jetzt nicht beeilen, dass das wirklich der Schlussstand war. Das war zumindest der letzte Stand, den ich wahrgenommen habe. Ja, es war irgendwann mal so ermüdend, dass man da nicht mehr mitgelesen hat und darum weiß ich eben auch nicht mehr, was da der Schlussstand war. Wie ist denn, wir haben ja jetzt auch so ein kleines hessisches Liquid-Feedback, wie kommt man da rein? Weil ich nehme an, dass es mir unter meinen ganzen Mails untergegangen ist. Oder komme ich über das Bundesliquid da rein? Also es gibt eine vollständig eigenständige, lebensfähige Instanz, lebt auch in den letzten Jahren immer von Parteitag bis Parteitag. Dann wurde wirklich die Datenbank gelöscht, um historische Vererbungen, Karteileichen und ähnliche Dinge gar nicht erst zu haben und vor allen Dingen, um auch nicht in eine Situation hereinzulaufen, dass irgendjemand fünf Jahre später mit einer Äußerung konfrontiert wurde, die irgendwo dann aus dem Zusammenhang eines ewigen Gedächtnisses gerissen würde. Mittlerweile läuft es wieder. Die Problematik ist, ich bemühe mich selber seit Wochen, einen Zugang zu bekommen, weil ich, als ich mich zum allerersten Mal vor einigen Jahren bei der ersten hessischen Instanz angemeldet hatte, noch über deutlich mehr E-Mail-Accounts verfügt habe, als das heute der Fall ist und ich schlicht und ergreifend nicht weiß, wo die Token hingegangen sind. Ich habe keine Idee, also die Hessen-IT antwortet zwar gelegentlich auf Tickets, aber die hat natürlich auch noch andere Dinge zu tun. Von der Mitgliederverwaltung, die tut Feedback Hessen, die eine eigene E-Mail-Adresse besitzt, habe ich leider noch überhaupt keine Rückmeldung gekriegt. Ich harre der Dinge, die da kommen. Das Schöne an der Sache ist ja, dass in Hessen der Prozess, eine Meinung zu finden, durchaus durch die Diskussion über Mailinglisten und im realen Leben passiert und man die Meinung dann auch über andere Tools, wie zum Beispiel das virtuelle Meinungsbild, dokumentieren kann. Deswegen sehe ich das mit einer gewissen Gelassenheit. Früher oder später werde ich meinen Zugang schon kriegen. Danke für den Link, weil ich komme auch nicht rein. Also ich hatte da auch mal Zugang vor Jahr und Tag, aber ich habe das genauso mit diesen E-Mail-Adressen und ich weiß einfach nicht mehr, über welche ich das gemeldet habe. Keine Ahnung mehr. Ich habe heute gerade gesehen, es wird darum gerungen auf der Liste um einen Antidiskriminierungsbeauftragten. Was war der Anlass dafür? Das ging bei völlig an mir vorbei, muss ich an der Stelle sagen. Ich habe im Moment eine berufliche Situation, die mich unter der Woche fern von Hessen hält. Und dann lese ich natürlich die Piratenlisten im schönen Hamburg und habe es nur über Twitter mitbekommen, dass danach gesucht wird. Aber ich habe nicht zurückverfolgen können, warum. Ah ja, okay, ja, da kann man nichts machen. Ja, also Der Anlass selber wurde so richtig gar nicht für mich deutlich. Also es wurde mal irgendwie auf einem, also im Rahmen eines Antrags, der jetzt für die nächste Vorstandssitzung gestellt wurde, um das Thema zu beschließen, auf unser Grillen, was wir hatten, verwiesen, dass da wohl offenbar was vorgefallen sein soll, aber die Details kenne ich nicht. Ansonsten, wenn der Kevin Cholina da ist, der könnte vielleicht was dazu sagen, weil er der Antragsteller ist. Ah ja, Kevin, wo du auch immer bist. Wer bist du? Ihm? Aber es kann sein, dass er gar nicht dabei ist, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich sehe ihn aktuell auch nicht. Okay, dann bin ich dabei. Das habe ich nur gerade auf der Meetingliste gelesen und habe mich etwas gewundert. So, dann würde ich doch gerne von euch, von jedem von euch, wissen, was denn eigentlich so das Schönste war, was er oder das größte Erfolgserlebnis beim Landesverband. Also was der positivste Moment, es muss nichts Großartiges gewesen sein, es kann was ganz Persönliches gewesen sein. Also für mich war, glaube ich, der schönste Moment die Weihnachtsfeiern. Ich gebe es ehrlich zu, hat jetzt gar nicht so sehr mit, das ist auch meistens der Einzige, den ich komme, aber die Krippenspiele sind einfach genial. Also bei mir war es... Ja, man hört dich nicht mehr. Michael. Okay, dann mach du erst, Tumay. Also das hat jetzt nicht so sehr was mit dem Landesverband zu tun, wobei ich fand die, oder doch, ich habe was, und zwar unseren ersten Hessen-Campus, den wir gehalten hatten, und wie die Menschen, also zu sehen, wie die zusammengearbeitet haben. Also das fand ich klasse. Und im gleichen Maße fand ich auch unser Neujahrsempfang auch klasse, weil das im Grunde genommen der Auftakt war für eine verstärkte Vernetzung und Zusammenarbeit der Leute und einfach zu sehen, dass da wirklich die Leute wirklich geschafft haben und vorher gearbeitet haben und anschließend dann gemeinsam gefeiert haben. Und ich bin da sehr beeindruckt gewesen, mit was für einem positiven Gefühl da die Leute meiner Meinung nach jedenfalls da rausgegangen sind. Und das hat einen schönen Rückenwind gegeben für die Zusammenarbeit. Ja, jetzt bist du wieder da, Michael. Du musst dich entstummen. Die roten Lippen müssen weg. Der hat gemutet. Ja, er hat sich selber gemutet. Da kann ich ihm nicht helfen. Das muss er selber wegmachen. Ja, ich stelle fest, Hessen und Technik. Aber das ist jetzt keine Bösartigkeit. Aber ein bisschen amüsieren darf ich mich doch. Fredo möchte was fragen oder sagen. Bitte, Fredo. Ja, also ich muss sagen, das ging mir sehr ähnlich wie dem Tubai. Mein erster Hessen-Campus, da war ich noch gar nicht so lange dabei, der hat mich auch irgendwie gekickt. Das war schon eine Atmosphäre, das war sehr Barcamp-mäßig, also richtig auch mit Abstimmung und dann haben sich Leute zusammengefunden. Wobei fast das Beste natürlich die Pausen waren, wo man auch eben vernünftig andere Leute aus Hessen kennenlernt und einfach sich unterhält. Ich halt also wahnsinnig viel von den Real-Life-Treffen. Ob es jetzt die stimmungsvolleren waren oder mehr so die sachlichen. Ich glaube, selbst wenn ich mal realistisch meine Erwartungshaltung im Nachhinein nach unten schraube, dann war auch das Selbstfindungsgrillen eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, da bin ich mit ein bisschen zu großer Erwartungshaltung reingegangen. Aber was ist Selbstfindungsgrillen? Das war das Grillen jetzt in Marburg, wo man, wo einige auf der Liste der Meinung waren, es wird mal wieder Zeit, sich im Real Life zu treffen. Es schwappen gerade wieder die Wellen hoch und dann aus ganz Hessen da so 70 Leute waren. Bei all den Real Life Treffen habe ich übrigens festgestellt, dass die Dinge, die man so gerne im Vorhinein organisiert, dass die plötzlich sehr selbstverständlich funktionieren. Also beispielsweise Essen. Ja, auch bei dem Frankfurt Campus, den wir in Frankfurt gemacht haben. Da hatte ich die Orga gemacht und dachte mir auch vorher, oh, und wie macht man das ja gut? Jetzt haben ein paar Leute was gesagt, dass sie da hinstellen. Du konntest dich auf diesen ganzen Sachen, wo es Essensspenden gab zum Beispiel, auch beim Selbstfindungsgrillen, hat wirklich jeder mehr mitgebracht, als er selber brauchte. Und das ist so zwar nur ein kleines, relativ unbedeutendes Zeichen, aber es zeigt schon, dass diese Dinge doch sehr, sehr viel unkomplizierter funktionieren, als man das manchmal befürchtet oder so. Und ich würde es gerne als Analogie nehmen, dass viele Dinge doch eigentlich sehr gut funktionieren, auch wenn man manchmal bei Mailinglisten oder anderen Gelegenheiten einen anderen Eindruck hat, dass man manchmal einfach nur die Leute zusammenbringt und auf einmal was Gutes daraus entsteht. Und man dann eben merkt, sie sind ja doch alle aus demselben Grunde dabei. Da hätte ich jetzt gerne mal eine Frage gestellt und nicht nur Fragen beantwortet. Ich empfinde das nämlich bei den Real-Life-Treffen, an denen ich teilnehme, ähnlich, bin aber ja skeptisch oder traurig oder ich weiß nicht genau, welches Etikett ich da drauf kleben soll. Warum gelingt es uns heute so viel schlechter, als uns das vor 3 Jahren gelang, vernetzt mit Technik zu arbeiten? Als wir deutlich weniger waren, war es überhaupt kein Problem, dass der eine aus Darmstadt kam, der nächste aus Wiesbaden, der dritte aus Kassel und der vierte irgendwie im Auto unterwegs war von Köln nach Frankfurt. Wir fanden uns trotzdem virtuell zusammen und konnten miteinander arbeiten, freundlich, nett und zielorientiert. Mit viel Glück klappt jetzt noch zielorientiert, aber freundlich und nett geht immer nur, wenn 5 Mann zusammen ums Lagerfeuer tanzen. Was ist eigentlich aus der virtuellen Vernetzung und unserer Stärke geworden, die uns wirklich von anderen unterschieden hat vor einigen Jahren? Weiß nicht, ob man sich nochmal anmelden muss, Kyra, oder sind es so wenige, dass die Leute einfach sprechen? Genau, es sind im Moment so wenige, dass ihr könnt jetzt einfach sprechen. Also ich habe da eine Theorie, das ist das Gesetz der großen Zahl. Du hast einfach bei kleineren Gruppen immer mehr Möglichkeiten, dich unkompliziert zu vernetzen. Inzwischen hat man eine Mischung von, es sind erstmal einfach wahnsinnig viel mehr als zum Beispiel vor 3 Jahren. Das Ganze wird auch ein wenig heterogener von der Zusammensetzung der Personen und natürlich aber auch aufgrund der Erfahrung. Es gibt also Leute, die länger dabei sind. Wir hatten ja mal vor einer Weile auch hier im Dicken Engel das Thema Neu- und Altpiraten. Wo dann eben schon mal früher wahrscheinlich keiner sagen konnte, ich bin ja nicht so lange dabei, dass ich es beurteile, aber ich glaube, ich kann das ganz gut extrapolieren, wo früher keiner sagen sollte, das haben wir jetzt schon 3-mal probiert, das bringt nichts. Und so ein bisschen lief die Diskussion ja auch ab. Beauftragung haben, wurde ja gerade angesprochen, der Pirbusch für Diskriminierungsansprechpartner. So. Und da sind heute wesentlich mehr Diskutanten, Zerredner oder was auch immer. Was machst du für Geräusche? Mach Geräusche? Ja, so als würdest du dir die Nase putzen, gleichzeitig ganz ruhig sprechen. Das wäre ja ein toller Trick. Ich hab hier gerade gar keine Hintergrundgeräusche. Okay, erzähl weiter. Ich glaube, das hätte man früher gesagt, auch finde ich gut, mach einfach mal. Schauen wir mal, was draus wird. Und das wird heute, glaube ich, etwas mehr professionalisiert betrachtet oder so. Und daraus entsteht natürlich viel Unmut. Und deswegen funktionieren Real-Life-Treffen, weil dann guckt man sich in die Augen und wenn da jemand mit leuchtenden Augen sagt, ich habe die und die Idee, dann sagt man, ja gut, dann mach doch einfach mal. Und auf einer Liste wird es dann ein Stück weit eben schneller auch mal zerredet. Und das ist mit Sicherheit nicht so kompliziert, wenn es weniger Leute sind. Und wie sieht es aus? Also ich habe ja auch das Gefühl, das war ja auch das Argument mit diesen Neupiraten, dass in dem Moment, wo so viele neu dazukommen, dass es einfach ein Problem ist, die aufzufangen und die auch irgendwo sinnvoll einzubinden. War das in Hessen nicht so? Aber ich nehme an, das war in Hessen genauso, oder? Also was ich mitbekommen habe, ist das ein Problem durchaus. Allerdings, was jetzt verstärkt passiert ist, ist, dass Kreisverbände hergegangen sind und haben sogenannte Tool-Workshops gemacht, um eben den Leuten, die jetzt neu dazugestoßen sind, so ein bisschen die Werkzeuge der Piraten vorzustellen und die damit vertraut zu machen. Und ich glaube, dass das schon auch geholfen hat. Aber insgesamt ist es natürlich schwierig, je nachdem, wenn sich Stammtische oder Leute auf Stammtischen vielleicht kennen und sozusagen ihr, nachdem wie die miteinander sind und vielleicht nicht so auf neue zugehen, dann haben die neuen auf jeden Fall schwieriger. Und wenn man die nicht abholt, wo die sind, dann ist natürlich auch nachher die Diskrepanz in der Kommunikation größer. Weil da würde ich auch dem Fredo noch so ein bisschen nicht widersprechen, aber ich würde die Gründe auch darin sehen, dass einfach viele, die jetzt neu dazugekommen sind, einfach auch vielleicht nicht so unbedingt aus dem Idealismus heraus, wie die Piraten ursprünglich zusammengekommen sind, dazugestoßen sind, sondern einfach mehr aus der Realpolitik. Und da stoßen einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen und Sichtweisen aufeinander. Und das sehe ich halt dann auch einfach in den Diskussionen, dass dann Leute, die dann eben eher so ein bisschen revolutionmäßig unterwegs sind und die gegenwärtige Situation hinterfragen, dass die dann auf Leute treffen, die dann eben sagen, also jetzt bleib mal auf dem Boden der Tatsachen und das geht doch nicht und also ich sag's mal, mehr Gründe dagegen als Wege suchen, wie es gehen kann, finden. Ja, ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch sehr viel größer bei einem 5%, also 5% plus Partei. Da geht man irgendwie mit einer völlig anderen Erwartungshaltung ran, als wir damals eingetreten sind. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass nämlich wir, also ich sag mal, bis 2009 war es ganz einfach. Wenn du was über Piraten wissen wolltest, musstest du mit Piraten reden. Du konntest kaum eine vorgefasste Meinung aus Drittquellen, die auch noch inhaltlich falsch sind, im Gepäck haben. Das heißt also, wie bin ich zu den Piraten gekommen? Mir waren die irgendwo mal aufgefallen, ich glaube sogar zum allerersten Mal auf einem Wahlzettel und hatte dann auch irgendwo diese falsche Assoziation zu irgendeinem Tauschbörsenbetreiber gehabt und dann war das erstmal wieder weg. Aber in Hessen wurde ja in relativ kurzer Zeit häufiger gewählt, dann fielen sie mir schon wieder auf und politische Unzufriedenheit war gegeben. Und dann sagte mir jemand, der also Zeitungen noch auf gedrucktem Papier las, du sag mal, da steht hier was, Stammtisch, Piraten, Hochtaunus, das könnten doch welche sein, die so ticken wie du. Dann habe ich gesagt, na gut, das ist eine clevere junge Frau, die das sagt, der höre ich mal zu, das mache ich jetzt mal, da fahre ich mal hin, die kennt mich eh besser als ich selbst. An dem Abend bin ich eingetreten. Und das war wirklich das Spannende. Du musstest Piraten fragen, was Piraten tun. Heute glaubst du, weil du irgendwo eine Zeitung mit drei Buchstaben gelesen hast oder sonst irgendwo was, du wüsstest, was die Piraten tun und könntest ihnen jetzt noch sagen, wo es lang geht. Zumindest haben sich einige der Neueingetretenen in den letzten 6, 8 Monaten so dargestellt. Sie wissen ja schon alles, vieles davon besser und zeigen uns jetzt mal, wo es lang geht. Also es kamen die mit den Antworten. Ich glaube, in den ersten Jahren waren die Piraten vor allen Dingen auch ein Treffpunkt von Leuten mit den Fragen. Und was natürlich ganz klar ist, wir hatten weniger Breite und deswegen auch ein höheres Maß an Überdeckung bei den paar Themen, die wir hatten. Das allerdings würde ich nicht als Problem ansehen, weil auch als die Piraten von 200 auf 2000 gewachsen sind und als sie von 2000 auf 10.000 gewachsen sind, haben alle, die neu kamen, ihre eigenen Ideen mitgebracht. Und letztendlich, solange die in einem fairen Diskurs gegeneinander abgewogen werden und wir immer noch es schaffen, dass die bessere Idee sich durchsetzt und nicht die lauter vertreten wird oder von den Dienstälteren vertreten wird, denke ich, machen wir noch mehr richtig als falsch. Ja, ich sehe gerade hier im Chat, wieder möchte, glaube ich, was dazu sagen. Hat jemand was geschrieben? Man wurde auch nicht unbedingt freundlich aufgenommen. Vielleicht sagst du was dazu wieder, weil ich hoffe, das bezieht sich dann auch auf den LV Hessen. Und vielleicht könntest du was zu sagen. Du musst dich nur entstummen. Wieder. Ja, also wenn der Eindruck, also er hat jetzt in den Channel geschrieben, ach so, darum schreibst du nur. Okay, ja, aber es könnte ja auch ein Thema sein, was, also wo hattest du das Gefühl, dass du unfreundlich aufgenommen wirst? Also das kann man ja vielleicht auch extrapolieren auf Hessen. Also wo entsteht dann bei den Neuen das Gefühl, dass sie unfreundlich aufgenommen werden? Weil dieses Thema ist ja derzeit in allen Landesverbänden irgendwo aktuell und wenn du dazu was zu sagen hättest oder möchtest, finde ich das schön. Ja, wieder. Ja, ich möchte euch jetzt nicht reinreden, ich höre gerne zu. Das Thema ist mir durchaus bekannt. Ich meine, ich habe meinen ersten Foren-Account Anfang 2009, bin allerdings später eingetreten. Nur diese, sagen wir mal, etwas knibbelige Begründung zwischen Veteranen und Neulingen zieht sich so durch die letzte Zeit. Ich möchte das aber jetzt auch nicht weiter auswalzen. Ich denke mal, es gibt noch genug Wortmeldungen dazu. Nee, es gibt gar keine Wortmeldungen dazu. Insofern, aber okay. Jetzt, wenn da keiner mehr was zu sagen will, außer jetzt möchte noch Tumay oder Michael möchte was sagen. Ja, du darfst aus Baden-Württemberg auch was sagen. Wer auch immer das ist. Das ist zwar kein Name, aber wenn ich da hinschreibe, nur Namen, bedeutet das eben genau nicht, dass man da irgendein Textlein hinschreibt. Wer bist du denn aus Baden-Württemberg? HG, okay. Ich bin's, Hans-Georg, Kreisverband Heilbronn. Ich bin jetzt dabei seit Anfang 2012, kann aber den Eindruck nicht teilen, dass man in den Jahren 2009 bis 2010 nichts von den Piraten hat mitbekommen können. Ich habe es von Anfang an sehr genau verfolgt, habe mir 3 Jahre überlegt, bis ich dann mit voller Überzeugung eingetreten bin. Und hatte auch jederzeit und überall den Eindruck, freundlich aufgenommen worden zu sein. Und den Eindruck führe ich darauf zurück, dass ich mir vorher überlegt habe, worauf lasse ich mich ein, was tue ich, was machen die. Und die Probleme, die jetzt auftreten, führe ich in erster Linie darauf zurück, dass es spontane Entscheidungen sind, die eben sagen, ja, Piraten finde ich toll, was macht ihr eigentlich? Okay, jetzt habe ich noch den Fredo, der möchte nämlich auch was dazu sagen. Danach bist du dran, Michael. Ich wollte das Thema jetzt gar nicht wieder auf das Thema alte und neue Piraten zurückführen. Vielleicht noch einen Satz. Ich habe schon die Beobachtung, dass jetzt mehr Leute eintreten, die nicht so netzaffin sind. Früher ging da sehr viel eben übers Netz in der Kommunikation und Leute, die sich in Foren oder sonst wo bewegt waren, sind hauptsächlich, sage ich jetzt mal, auf Piraten aufmerksam geworden. Das ist mit Sicherheit heute anders. Da gibt es irgendeine Sache in den Medien. Das haben wir ja gemerkt. Das war ja sehr gut abzulesen, wenn wieder eine Wahl anstand oder so. Dann sind die Leute gekommen. Und dadurch entsteht natürlich dann, ob die älteren oder älteren Mitglieder, die längeren Mitglieder, ob die das wollen oder nicht, so eine gewisse Firewall, weil man eben dann auch mehr als früher und das zum Teil dann wirklich total gehäuft. Also wir hatten plötzlich da Anträge zu bearbeiten. Das war dann teilweise gerade dieses Frühjahr dann eben schon recht viel, dass dann sehr viele, man sehr vielen gleichzeitig was erklären muss. Und daraus entstand ja auch der Gedanke der Neumitgliederabende, um die Tools zu erklären. Das war sicherlich früher einfacher zu integrieren. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Zahlen anschauen, wenn ich vergleiche zwischen, sagen wir mal 3.000 und 30.000 Mitgliedern von den Piraten in Deutschland, dann ist es doch sehr, sehr logisch, dass plötzlich alle Kanäle 10-mal so voll sind. Und das ist einfach erstmal an sich ein rein systemimmanentes Kommunikationsproblem. Das hat gar nichts mit guten oder bösen Menschen oder alt oder Neupiraten zu tun. Aber ich fand den Ansatz so schön, Kyra, dass du gefragt hast, was unser schönstes Erlebnis ist. Ja. Und deswegen würde ich lieber dazu ermuntern. Bitte. Ja, ich sag ja, bei mir waren es die Präsenztreffen, der erste Hessen-Campus, die danach auch. Und fast alle Real-Life-Treffen ist selten so, dass ich sage, heute war es aber blöd. Da ärgerst du dich, dass du rausgefahren bist oder dass du aus der Tür gegangen bist. Das kann ich so über die anderen Kommunikationsformen nicht immer sagen. Und ich fände es schön, wenn die Leute einfach weiter Beispiele bringen für schöne Erlebnisse, denn das habe ich so jetzt noch nicht gehört und würde ich gerne mehr hören. Ja, das ist wohl wahr. Also auch mal ein paar positive Dinge. Michael. Na gut, ich hatte ja die Marina Kassel als eins der Elemente aufgeführt. Ich fand ansonsten eigentlich bemerkenswert, als persönliches Highlight, was habe ich gelernt bei den Piraten? Ja, ich könnte jetzt im Zweifelsfall auch Mumble bedienen, aber viel spannender fand ich eigentlich auf dem vorletzten Hessentag das Basteln von Säbeln aus aufblasbaren, knetbaren, figurbaren Luftballons. Und das Witzige war also, wir hatten da so eine Tüte von, wir hatten auch eine Gasflasche, aber keinen, der Ahnung hatte. Und dann geht also jemand her, der gehandicapt ist, dadurch, dass er nur eine Hand hat, sucht sich das entsprechende Video auf YouTube und schafft es dann. Und wir alle anderen, die wir nicht gehandicapt waren, haben da vorher 4 Stunden rumgesessen und haben alle gedacht, ja, man könnte ja mal. Ungefähr 30 Minuten später waren die 500 Luftballons alle. Also wir haben die Dinger geknetet, gefaltet, gedreht, wie verrückt. Und auf einmal waren dort Kinder in Massen. Wo die Kinder sind, kommen auch die Eltern hin. Also es waren dann ja nicht nur die Luftballons weg, es gingen dann auch die Flyer weg. Also ich war mehr als einmal an der Hessen. Aber an dem Tag, wo wir das gelernt haben, wo es dann auf einmal 4, 5 Leute waren, die es konnten, und jeder hat es, glaube ich, noch dem einen oder anderen am nächsten Tag, wo er da war, wieder weitergegeben. Das war so ein kleines Highlight, aber ich finde das also witzig. Also wenn heute einer mit so einem auflassbaren, also so formbaren Luftballon vorbeikommt, ich kann zwar immer noch weder Hund, Katze, Maus, aber Säbel und Schwert und Kreuz kann ich jetzt mittlerweile. Das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, weil es ging mir bei diesem Beispiel nicht da um irgendwas jetzt großartiges, sondern ein persönliches Ding, was vielleicht möchte Scampiccio auch noch was sagen. Er ist doch auch aus Hessen. Er möchte nicht sprechen. Sonst noch jemand aus Hessen da? Ja, also bei mir sind es halt die ganzen Stände gewesen und die Zusammenarbeit zwischen den KV und zwischen den AKs, was einfach großartig ist. Ja, mehr braucht man eigentlich dazu nicht zu sagen. Und wie gesagt, die Real-Dive-Treffen sind immer hervorragend. Und halt ein Busch für die ganze Arbeit. So, jetzt will ich aber trotzdem, das ist vorhin gefallen, das hätte ich gerne erklärt, wie kam es zum Selbstfindungsgrillen und was muss ich mir darunter vorstellen? Also ich war noch nie dabei und ist es regelmäßig? Ist es aufgrund irgendeines Vorfalls oder wie ist es dazu gekommen? Wer auch immer dazu was sagen möchte. Hallo, Senf-Icon. Du bist auch da. Wer möchte was dazu sagen? Also wir hatten ja massive Probleme zwischenmenschlicher Natur auf der Mailingliste und die Diskussionen sind ziemlich ausgeartet und auch teilweise sehr persönlich geworden. Und irgendwann hat dann jemand gesagt, also wir brauchen mal sowas wie eine Aussprache und auch mal, weil die Erwartungshaltungen sind vorhin gefallen, weil die offenbar auch unterschiedlich zu sein scheinen und auch oder schienen und auch insgesamt, wie die Piraten eigentlich ticken. Also es war so eine Art Identitätskrise und daraufhin haben sich ein paar Leute überlegt, okay, lass uns mal eben grillen, ja, so ein Selbstfindungsgrillen, daher rührt halt eben auch diese Zeichnung. Und das war jetzt nur einmal gewesen Ende Juli. Es war, also das ist ganz frisch. Ja, es war relativ frisch, genau. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, jetzt nachdem es ist sehr ruhig geworden, jetzt nicht im Sinne von keine Lust mehr, sondern also alle, die da waren, was ich mitbekommen hatte, jedenfalls der Grundtenor war, die waren sehr positiv und auch sehr sehr wohl, die hatten sehr viel Spaß gehabt und es fanden es richtig gut, dass das passiert ist und es hat auf jeden Fall den Gemeinschaftssinn gestärkt. Und da würde ich die dabei, die vielleicht auch Probleme hatten und wie ist es praktisch abgelaufen? Warum, da ist jetzt wahrscheinlich die Folge davon, dass man einen Gleichstellungsbeauftragten gerne hätte. Diese ganze Geschichte, wenn irgendjemand das erzählen möchte, auch mehrere gerne. Also wie läuft das praktisch ab? Was muss ich mir da vorstellen? Also, dass jeder muss was sagen, jeder darf was sagen, jeder kann auch flamen und beschimpfen und die Seele rauslassen? Oder wie war das? Wie ist das praktisch abgelaufen? Ich will jetzt nicht ständig reden, also ich wollte das nur dazwischen mal sagen, können gerne auch mal andere was sagen. Ja, also bitte, Fredo oder Kock. Also ich war da, scheinbar war ich der Einzige, der hier ist, der dort war. Ich war auch da. Jetzt habe ich gerade, eine Sekunde bitte, ich habe gerade im Mumble, bin ich verrutscht. Sag doch mal, wer da war. Der Tumai war da. Ja klar, logisch. Also, ich finde es lustig, was der Tumai gesagt hat, denn das klang für mich so, es ist mal wieder an der Zeit. Deswegen fand ich es lustig, dass das jetzt das Erste war. Vielleicht war es ja das Erste in dieser Form des Grillens, vielleicht hat man vorher anders gesagt, jetzt müssen wir uns mal wieder... Dass du die ganze Zeit mit der Hand irgendwie am Mikrofon spielst. Oder? Nee. Weil du machst wirklich ganz, ganz heftige Geräusche. Also hast du ein Headset? Ja. Ist es vielleicht zu nah am Mund, dass du wieder dran kommst? Eigentlich nicht. Ist jetzt das peinlich, wie man Säbel mitnimmt? Also ich glaube, jetzt ist das Geräusch nicht da, oder? Nein, jetzt ist es nicht da. So, dann liegt's daran, wir können mal den Gegentest machen, wenn ich meinen Laptop verrutsche. Ja, das ist yep. Schwierig. Ja gut, das macht bei mir gar kein Geräusch im Ohr, deswegen habe ich es nicht registriert. Jetzt weiß ich es. Also ich kann mal sagen, wie ich das empfunden habe. Wie gesagt, die Wellen gingen hoch her. Daraufhin meinten ein paar Leute, lass uns mal irgendwas machen. Ich habe das die ganze Zeit mit dem Sommerfest verwechselt. Irgendwann, weil es ging ja um Sommergrill. Und ich wusste jetzt nicht genau, ob das was anderes ist. Und dann... bitte, das muss man sich noch auf die... Das Selbstfindungsgrillen wurde mit einem Sommerfest verwechselt. Und vielleicht warst du ja auch nicht der Einzige. Das gefällt mir aber gut. Ich glaube auch, dass diese Form Selbstfindungsgrillen sich gar nicht so sehr von einem Sommerfest unterscheidet. Was haben wir gemacht? Wir kamen dahin, der Grill war schon angeschmissen, als ich kam. Jeder hatte sein Zeug gepackt. Es wurden noch ein paar Grills aufgestellt. Es standen Getränke in der Ecke. An Eimer, Bierzeltgarnitur. Also das vielleicht vorher noch. Die Marburger haben dann gesagt, wir können das machen auf einem Grillplatz. Der war sehr schön. Wir erwarten einen eigenen Grillplatz für uns. Man konnte Bierzeltgarnituren dort, die waren dort eingeschlossen. Die hatten wir geliehen. Die konnte man dann dort aufbauen. So, und das Erste, was ich wahrgenommen habe, ist, dass zwei Eifrige die ganze Zeit die neuen Mitgliedskarten sortiert haben. Ich glaube, das haben sie das ganze Treffen über gemacht. Dann war es so, dass erstmal dann alle ein bisschen ratlos waren, weil irgendwie war nicht so ganz klar, was da jetzt passieren sollte, ob das hier jemand in die Hand nimmt. Irgendwann standen dann aber ein oder zwei Flipcharts mitten auf der Wiese und man hat mal die Leute zusammengerufen, dann haben die Post-its dran gepackt, Themen, die ihnen wichtig sind. Die wurden dann in Priorität eingeteilt nach Abstimmung und in Themenbereiche. Da konnte jeder alles draufschreiben. Ja. Was stand dann da? Also was von der Umgang auf der Mailingliste, das war so das Top-Thema. Das hat dann auch war dann auch die Hauptdiskussion über Aufstellung. Also alles, was du dir vorstellen kannst. Das hingen dort zum Schluss 30, 40 Zettel, teilweise ein bisschen doppelt. Und die wurden dann kopiert und einzeln abgestimmt. In der Sache war es dann so, da wurde dann ein großes U aufgebaut mit BZ-Garnituren. Da saßen dann die Lust hatten. Andere saßen am inzwischen errichteten Lagerfeuer. Andere saßen am Grill und haben sich so unterhalten. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, haben der Matthias und der Age das dann so ein bisschen moderiert. Und das ging dann so 2 Stunden etwa. Und man kam so ein bisschen vom Essen auf Stöckchen. Aber unter anderem wurden eben auch der Umgang miteinander und die Ziele und das Thema Neupiraten. Das kam dann alles schon so mit rein. Ich zum Beispiel hatte mich dann zwischendrin ausgeklinkt, hatte dort 2 Marburger kennengelernt, von denen der eine Jude ist und wir hatten dann mal eine eigene Diskussion zum Thema Beschneidung. Ja, also das war, finde ich, eine gute Mischung zwischen unorganisiert und ein bisschen strukturiert. Mit dem einzigen Problem, dass bis es dann angelaufen ist, einige sehr irritiert waren, was läuft denn da jetzt? Und es auch eine kleine Gruppe von, ich glaube, 5 Leuten gab, die das dann auch mal fast schon nahezu handfest ausdiskutiert hatten, wie es jetzt mal losgehen soll. Aber ansonsten ist es ein Come-Together mit einer moderierten Runde, die in der Mitte saß. Und insofern glaube ich gar nicht so unterschiedlich von einem Fest mit Grillen. Oh shit, du hast mich erwischt. Ja, ich hab's gerade wieder. Ja, und so ist es gelaufen und es gab auch die Möglichkeit, dort zu übernachten, aber den meisten war es dann gut, nachdem die Sonne untergegangen war und dann sind sie wieder heimgefahren. So, und das hat das eine oder andere ausgelöst, bei mir zum Beispiel, dass ich eben jetzt auf der Mailingliste einfach mal mich selbst ermuntere, immer mal wieder, wenn was eskaliert, zu sagen, Leute, kommt runter oder das hat jetzt in der Diskussion gerade Grenzen und ich glaube, 1-2 andere machen das auch so und ja. Und auf deine andere Frage, ob da jetzt gerade die schlimmsten Trolle da waren, meiner persönlichen Beobachtung würde ich sagen, nein, ist aber vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen. Nee, das reicht auch, wenn die anderen einen solchen Zusammenhalt haben, dann kann das unter Umständen reichen, weil zusammen kriegt man auch die, sagen wir mal, destruktiven Leute nicht stumm gestellt, sondern die laufen dann etwa leer. Seitig war eh nicht da. Seitig ist auch nicht aus Hessen und Wolfgang P. könntest du dich bitte selber stumm stellen? Okay, jetzt habe ich es gemacht. Wenn du es selber machst, dann... Sorry, ich weiß, dass Seitig nicht aus Hessen ist, also aus Bayern ist, aber zu Troll fiel mir das einfach ein. Er ist aber kein Troll. Also das sind schon verschiedene Sachen. Seitig ist bestimmt kein Troll. Also ist nicht jeder, der unbequem ist, ist ein Troll. Und nicht jeder Troll ist unbequem. Also es gibt auch, es gibt da verschiedene Sorten. Und Seitig gehört mit Sicherheit zu denen, die einfach auch konstruktiv mitarbeiten. Und das tun viele Trolle nicht. Gut, das ja, aber er trollt auch ganz schön manchmal gerne. Das müssen wir ihm zugestehen. Aber egal, anderes Thema. Vielleicht noch einen Satz dazu. Ja, bitte. Und zwar war das genau mein Gefühl. Es gibt eine ganz große, leider öfter schweigende Mehrheit von sehr, sehr vernünftigen Leuten, die gern zusammenarbeiten wollen. Und je mehr Real-Life-Treffen ich habe, umso mehr lerne ich davon kennen. Aber ich habe da eh ein bisschen dickes Fell und ich fürchte halt manchmal Leute, die nicht so lange dabei sind. Also auf Stammtischen empfehlen wir fast immer schon PPH, wart mal noch einen Moment, abonniere mal die Frankfurt-Liste und später kannst du auch mal irgendwann die Hessen-Liste abonnieren. Ja, so ist das. Ja, aber das ist doch ein spannendes Beispiel, weil vor 2 Jahren war es noch genau umgekehrt. Ja, also wenn du sagst, okay, ich habe da so Probleme mit meinem Blutdruck. Ich komme so schwer in die Gänge und wenn ich morgens die erste Flasche Sekt trinken muss, das ist auch so anstrengend, das tut der Leber nicht gut. Dann hieß es, okay, lest mal die Frankfurt-Liste, da kriegst du dein Blut schon in Wallung. Das scheint sich jetzt gerade mal wieder geändert zu haben. Aber das ist vielleicht auch so ein Punkt, was eben halt wirklich schön ist, dass Hessen diese kleinen Fluchten bietet. Ja, also ich habe ja in den letzten Jahren auch Verschiedenes erlebt, von großer Unterstützung bis zu persönlicher Anfeindung. Aber im Zweifelsfall kann ich dann immer noch sagen, na, es gibt da diesen kleinen, feinen Kreisverband im Hochtaunus, dann ziehe ich mich jetzt halt in den zurück und warte mal, bis sich in diesen anderen Regionen Hessens wieder die Vernunft durchsetzt, weil das ist etwas, was turnusmäßig halt geschieht. Und ich denke, dieses Verhalten kann man bei vielen beobachten, die dann sagen, also jetzt langt's gerade mal, ich will an der Stelle nicht. Und ja, dann wartet man halt eine Zeit lang und so ähnlich wie schlechtes Wetter auf hoher See ist es dann auch auf den Nachrichten, dass sich da die Akzente verschieben. So, ich habe jetzt mal zwei Leute, die kein Push-to-Talk können, zu Zuhörer verschoben. Wenn sie das in den Griff bekommen, können sie gerne wieder hier reinkommen. So, ich glaube, ich erzähle jetzt mal, wie das bei mir war. Ich bin ja auch Ende 2007, war kalt, November war das sicherlich, dabei getreten. Und da gab es noch für mich erreichbar einen einzigen Stammtisch und der war... Entschuldigung, der war in Frankfurt im Club Voltaire und da saßen wir so mit 5-6 Leuten und da war man wirklich auch noch gierig auf jedes neue Mitglied und mir wurde dann sofort angetragen, ob ich nicht die Pressearbeit machen will und solche Sachen. Also das war ziemlich überrumpelnd auch jetzt so für einen Einzelmenschen. Und es war auch so, dass es, also ich bin zwar nicht internetaffin oder überhaupt technikaffin, aber es hat mich schon befremdet, dass da alle kamen. Ich kam ohne Rechner, weil das irgendwie für mich normal war. Und alle kamen mit ihrem Laptop und zack, das wurde als erstes aufgeklappt. Und dann fing das an, man guckte den anderen auf den Bildschirm. Und hat dann zusammen geredet und es fand relativ wenig Kommunikation einfach wirklich auch über den Tisch statt. Fand ich alles sehr befremdlich. Und dann wird man aber von denen, die damals schon Altpiraten waren, also das den LV Hessen gibt es, habe ich jetzt gerade gesehen, Februar 2007, also als ich da im Oktober oder November reinkam, gab es schon Mitglieder, wurde man gleich beiseite genommen und es wurde einem klar gemacht, dass das Böse sowieso der Bundesvorstand ist. Und dann gab es noch die Fraktion aus Bielefeld. Vorher war alles friedlich, aber dann kamen die Bielefelder und haben alles aufgerollt. Da wurde sogar von Baseballschlägern gesprochen. Also richtig heftig. Da war ja der Thorsten Wirth war damals dabei und der gehörte irgendwie zu den Bösen aus Bielefeld. Und man ist eigentlich als Neumitglied direkt in eine Schlucht gefallen, zu wem man hält. Da waren auf der einen Seite diejenigen, die dich auf die Seite genommen haben, gesagt haben, die sind alle ganz böse, die wollen nur Macht, Macht, Macht. Das ist der böse Vorstand, Jens Seipenbusch damals. Und dann wusste man eigentlich überhaupt nicht, was man machen soll. Und ich habe mich dann erstmal so ein bisschen zurückgezogen, weil das Ganze etwas unheimlich war, weil du kamst direkt zwischen die Fronten. Und da würde mich interessieren, ob das heute auch noch so ist. Also gibt es das auch? Also da wäre ich ganz neugierig von jemand, der neuer dabei ist. Also wird man gleich von der einen oder anderen Seite indoktriniert und gesagt, das ist wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Ist ja völlig egal, es kann ja heute ganz anders liegen. Oder gibt es heute nicht mehr? Also ich würde sagen, das gibt es heute nicht mehr. Also ich bin seit fast einem Jahr dabei und ich habe davon noch nie was gehört. Ich glaube, dass die Diskussionslinie etwas anders verläuft. Die verläuft heute, glaube ich, also zumindest ist das meine Wahrnehmung, wobei ich ja sagen muss, ich bin ja im letzten Dreivierteljahr eher seltener in Hessen und eher mehr unterwegs im Rest des Bundesgebietes. Aber die Diskussionslinie, die ich wahrnehme, läuft zwischen, das sind die Karrieregeilen und das sind die Engagierten. Und wer ist es also jemand engagiert und hat nicht gleichzeitig ausgeschlossen, noch was anderes zu machen, als das, was er heute die ganze Zeit macht, weil er vielleicht morgen noch eine Zukunft vor sich hat, dann ist er auch schon gleich verdächtig und gefährlich. Das ist so meine Wahrnehmung. Das Gut und Böse von vor 2-3 Jahren hat sich jetzt in will noch Karriere machen oder hat sie schon hinter sich verschoben. Also das finde ich nämlich interessant, weil das macht man sich, glaube ich, auch nicht klar als Altpirat, weil ich war ja auch damals, auch wenn es so wenige waren, war ich, also ich bin Mitglied 760, glaube ich. Also es waren, gab nicht viele, aber es gab damals schon ganz klare Fronten. Und du gehörtest dann entweder zu Nicole Hartung oder Yogi und oder zu Thorsten Wirth. Das bedeutete aber auch gleich zu Jens Seipenbusch, da warst du auf der, in der Achse des Bösen, weil das ja der Vorstand war. Also, dass man da sofort vereinnahmt und zerrissen wurde. Und wenn das heute noch so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das für die Neuen, die dazukommen, auch recht problematisch ist. Wenn niemand anderes was sagt, dann sag ich mal was. Also ich nehme jetzt nicht so die Fronten wahr auf den Stammtischen in Frankfurt. Da muss man insbesondere den vielen Neuen, die da hinkommen, sagen, so, ja, es kann sehr gut sein, dass du die fünf Leute, mit denen du heute geredet hast, dass die ebenfalls neu sind. Und sei da mal ein bisschen vorsichtig, weil eben seit der Berlin-Wahl ganz, ganz komische Gestalten da teilweise aufgetaucht sind. Verschwörungstheoretiker und Durchgeknallte und alles Mögliche. Und deswegen muss man ja immer so ein bisschen sagen, ja, glaub nicht alles, was du hier hörst und nicht alles, was du hier auf dem Stammtisch hörst, ist offizielle Piratenmeinung. Das hat natürlich gehört, für das sorgt für große Verunsicherung bei jemand Neuen, weil du kommst an diesen Stammtisch hin und dann wirst du direkt beiseite gezogen und dann sagt dir jemand, oh, das ist, glaub das jetzt erstmal nicht, sondern das ist jetzt nicht. Das scheint ein piratenimmanentes Problem zu sein und das macht mir etwas Sorgen. Aber jetzt habe ich jemanden unterbrochen, bitte. Ich habe dich auch unterbrochen. Ich denke, das ist gerade für diejenigen von uns, die erst nach Berlin die Chance hatten, bei den Piraten mitzumachen, aus welchen Gründen auch immer, ein echtes Problem. Die Diskussion hatten wir ja hier im Engel schon mal zum Thema Neupiraten, Gutpiraten. Und ich war derjenige, der auch vertreten hat, dass das ein echtes Problem ist. Wenn du erst 2011 zu den Piraten gekommen bist, fühlst du dich wie ein Pirat zweiter Klasse. So wirst du teilweise behandelt, auch in Hessen. Also das, die Erfahrung habe ich nicht gemacht, sondern du, also damals war das natürlich so, bei so wenig Mitgliedern war man quasi der Knochen, um den sich alle gestritten haben, was die Sache aber nicht wesentlich besser macht. Das war quasi das Umgekehrte. Ja, aber das hängt auch damit auch jetzt schon zusammen, dass wir hier wieder dieselbe Diskussion anfangen. Wann ist einer eingetreten? Das interessiert mich ehrlich nicht, ob der 2007, 2009 oder vor 3 Wochen eingetreten ist. Es geht doch um die Arbeit. Und wir fangen hier wieder genau dasselbe Spielchen an. Und da kann man sich schon als Pirat zweiter Klasse empfinden, wenn man gerade neu dabei ist. Das kann ich schon verstehen. Da würde ich jetzt einfach mal die Headline des Abends ein Stück weit als Begründung ranziehen. Wenn es heißt, der LV stellt sich vor, du möchtest halt von jemandem gern was über die Gründungsgeschichte wissen, dann macht es halt schon Sinn, wenn das jemand erzählt, der vielleicht eine kleine zweistellige Mitgliedsnummer hat und nicht einer, der seit 6 Wochen dabei ist. Wenn du was übers Sommergrillen wissen willst, was erst vor 4 Wochen war, da kann der vor 6 Wochen Eingetretene durchaus als Zeitzeuge dienen. Aber ich glaube, es geht ja da ein Stück weit auch um Authentizität. Also ich erzähle ja auch nicht Dinge, wie sie in der Gründungsphase waren, weil ich habe sie nicht erlebt, sondern bin ja auch erst 2 Jahre später dazugekommen. Ich denke, das schließt sich gegenseitig nicht aus. Ich habe das auch so verstanden, dass sich der Landesverband Hessen hier vorstellt und da gehören eben auch die Probleme dazu, wie eben Neupiratenproblematik, wie eben auch Nord-Süd-Gefälle. Sehe ich auch so. Also man sollte es geht jetzt nicht nur, also die Geschichte gehört dazu. Jetzt habe ich so ein bisschen von der Geschichte erzählt. Vielleicht auch könnte ich noch von den Enttäuschungen erzählen. Nachdem ich nämlich da mich mit Bodo angelegt habe, fand es weder der Landesverband besonders lustig, noch der Rest der Piraten. Und da bin ich eigentlich eher so raus, nicht gemobbt wäre falsch, aber ich hatte wenig Rückhalt, sagen wir mal so, und dann bin ich für 1 Jahr ausgetreten. Fand ich jetzt nicht tragisch, ich bin dann 1 Jahr später wieder eingetreten, nur sind das auch Dinge, wo man sich dann so sagt, weil Bodo war länger dabei und es wurde ganz klar gesagt, der macht aber so viele Infotische und klebt so viele Plakate und letztlich ist es völlig egal, was er sagt. Und das sind auch Sachen, die einem irgendwie komisch aufstoßen, muss man sagen. Also ich empfinde das nicht so, dass der eine jetzt sagt, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ab und zu liest man mal was Verschwörungstheoretisches vom Stammtisch in Höchst. Also ich war jetzt auf sehr vielen Stammtischen in Höchst dieses Jahr. Da wird über alles Mögliche gesprochen, aber selten über irgendwelche Planspiele. Da wird mehr getrunken. Aber umgekehrt empfinde ich das schon so. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn jemand sagt, er engagiert sich, vielleicht auch mit der Option, ja jetzt, also wo das in bei mir ist zum Beispiel so. Ich habe gesehen, jetzt sind die eine ernstzunehmende politische Kraft. Ich bin sehr, sehr lange immer auch von guten Freunden auf Piraten hingewiesen worden und habe dann gesagt, ich muss mit meiner Zeit haushalten, aber wenn das jetzt ernsthaft in der Bewegung ist, die nicht irgendwie eine Splittergruppe ist, das guckst du dir mal an. So. Ich empfinde das aber inzwischen schon so, dass ich am liebsten mir einen Button mache, nein, ich will gerade keinen Vorstandsposten in Hessen und ich will kein Mandat, weil das irgendwie immer mitschwingt, wenn man aktiv was macht. Und das empfinde ich als unangenehm. Ja? Wenn du was machst, schwingt mit, dass die Leute unterstellen, das macht er jetzt vielleicht, weil er sich positionieren will oder so. Und deswegen, wenn es mir zu dumm wird, sage ich das dann halt ab und zu mal, dass ich kein Mandat anstrebe und erstmal nicht meinen Beruf wechseln will. Und aber dass allein dieser Druck da ist, das empfinde ich als unangenehm, weil ich finde es eigentlich total legitim, dass jemand sagt, ich bringe mich ein und ich habe auch beispielsweise die Vorstellung, ich würde gerne ein Mandat machen oder so. Ich finde das an sich nicht schlimm, aber man spürt diesen Druck, wenn man das macht. Wobei, also das finde ich. Moment, jetzt Tumay wollte was sagen, der hat sich so ganz bescheiden in den Chat geschrieben. Ja, will mich ja nicht dazwischen quatschen. Also ich glaube auch, dass, also ich würde diese Konflikte oder die Diskussion mit Alt- und Neupiraten auch nicht unbedingt führen wollen. Ich glaube, dass eher, was dahinter steht, das ist eher so eine Nebenkriegsschauplatz-Geschichte. Es geht, glaube ich, weniger darum, wie lange jemand dabei ist, sondern also man versucht so ein bisschen über den Zeitpunkt des Eintrittes die Motivation zum Eintritt abzuleiten. Und was man ja schon immer wieder sieht, und das hatte der Fredo gesagt. Du leckst. Bitte? Ich leck. War es nicht zu hören. Abredo war bei mir nicht mehr angekommen. Okay. Geht's besser? Ja. Okay. Hab nichts gemacht, aber gut. Was ich gesagt hatte, war, dass, was ja Martin sagte, nämlich, dass man seit der Berlin-Wahl und wo einfach die Piraten diesen Hype reingekommen sind, für meiner Meinung nach schon so ein bisschen für Glücksritter und für auch Goldgräber im Sinne, also im übertragenen Sinne, also Leute, die vielleicht mit Ideen und politische Ansichten, die sie vielleicht in anderen Parteien nicht so durchbringen konnten oder überhaupt reinbringen konnten, dass sie gedacht haben, okay, bei den Piraten, die sind ja offen, da können sie die Sachen reinbringen und das hat unheimlich auch zu Konfrontationen geführt. Und ich glaube, dass das einfach auch eine unheimliche Skepsis verursacht hat, wo die Leute einfach auch jetzt sehr vorsichtig geworden sind und das kriegen jetzt im Grunde genommen auch Leute ab, die das gar nicht verdient haben. Aber ich glaube, da ist viel auch Porzellan mindestens angeknackt, wenn nicht auch zerstört worden. Okay, jetzt erst Michael genau und dann anders. Also ich hatte zwei Punkte. Ich wollte einmal, bevor jetzt die letzten drei Beiträge kamen, dieses Stichwort Nord-Süd-Gefälle aufnehmen, aber das stelle ich jetzt hinten an. Ich sehe das mittlerweile relativ gelassen und würde die Neu- und Altpiraten an einer Sache unterscheiden wollen, einen Wahlkampf mitgemacht zu haben. 2009 sind wir nämlich nicht von den eigenen Leuten belächelt worden, aber ich wohne nicht weit vom Gründungsort der Jungen Union in Deutschland entfernt und habe mir natürlich dann die Freiheit genommen, genau vor deren Gebäude einen Infostand zu machen. Du wirst dann schon von den Leuten, was, du bist Pirat? Sag mal, du bist doch wohlhabend, Manager dies und jenes und für so einen Haufen machst du dich stark und also Leute, die an deinem Geisteszustand zweifeln, sind noch die dich beim Bäcker freundlich grüßen. Als dann zum ersten Mal ein ehemaliger Tagesthemensprecher meinte in einer Talkshow-Runde, stellt euch mal vor, es wählen so viele Leute die Piraten, dass die über 5% kommen, da warst du auf einmal gesellschaftsfähig. Und als dann in Berlin die ersten Abgeordneten ins Abgeordnetenhaus einzogen, hat jeder gesagt, naja, also offensichtlich hast du vor ein paar Jahren ja doch Weitblick bewiesen. Ich denke, wenn man sich politisch engagiert, muss man damit leben, dass man mehr Leute trifft, die eine abweichende Meinung Meinung haben, als Leute trifft, die einem zustimmen. Ob das jetzt Parteifreunde sind oder ob das politische Wettbewerber sind, ist dabei eigentlich erstmal egal. Solange man sich dessen sicher ist, was man selber inhaltlich möchte, sollte einem das auch egal sein können. Das war der Punkt zu dem, wie sind die Umgangsformen miteinander? Also ich würde es nicht an einer Nummer im Mitgliedsausweis oder sowas festmachen, sondern einfach danach, mit welcher Souveränität kann ich damit leben, dass andere Leute mich anfeinden? Und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, weil das scheint ein Kernelement politischer Betätigung zu sein. So, wir machen das jetzt erstmal so. Es geht ja in erster Linie um den LV Hessen. Jeder aus Hessen überlegt sich mal, was die größten Probleme sind des Landesverbandes, also wo die größten auch vielleicht strukturellen Schwierigkeiten sind. Das werde ich irgendwann mal später fragen. Und jetzt haben wir eine allgemeine politische Diskussion, die würde ich auch ganz gerne laufen lassen, weil das betrifft zwar nicht unbedingt, betrifft nicht nur den LV Hessen, aber ich halte diese Diskussion für wichtig, auch wenn wir sie vielleicht mehrfach führen, wenn ihr damit einverstanden seid. Und dann ist der anders dran. Ja, ich wollte einfach mal aus der Sicht eines nordhessischen, in Anführungsstrichen, Neupiraten schildern, wie man sich da ein bisschen gleich aus zwei Richtungen diskriminiert fühlen kann. Ich bin einer von denen, die direkt nach Berlin erst zu den Piraten gekommen sind. Nicht, weil ich mich nicht vorher für die Piraten interessiert habe, sondern weil ich vorher zum Beispiel, ich habe eine Familie, 3 Kinder und habe ein Abendstudium gemacht. Und da hat meine Frau ganz eindeutig auch gesagt, ist nicht. Wer Familie hat, weiß, was das bedeutet, wenn der Partner sagt, ist nicht. Das bedeutet nämlich, ist nicht. Und bei mir hat es in der Familie einfach erst Berlin bedurft, dass ich das okay bekommen habe. Und wenn man auch weiß, was Pirat sein bedeutet, finanziell auch und auch zeitlich, dann ist auch klar, warum man da dann auch ganz klar sagen muss, ja, erst mit dem okay geht's. Der zweite Knackpunkt, den ich sehe, der wurde vorhin von mir auch schon angesprochen, das Nord-Süd-Gefälle. Ich lebe hier in Nordhessisch-Sibirien, in Kassel, und es fällt schon sehr, sehr stark auf, wie wenig angeschlossen der Norden ist. Ich weiß nicht, wie das mit Marburg oder mit Gießen ist, aber es ist sehr, sehr schwierig, den Kontakt zu halten mit einer Landeshauptstadt, die weiter weg ist als 3 andere Landeshauptstädte anderer Bundesländer. Spielt das wirklich so eine Rolle? Weil das erstaunt mich jetzt, weil ich dachte, Gießen auch mit Uni und so, dass das dann quasi das aufwiegt. Aber das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, also dass wir ja hier ein Nord-Süd-Gefälle haben und dass der Süden da besser dasteht. Darf ich kurz noch Stellung dazu ziehen? Ja, bitte. Also ich kann sagen, ich bin sehr gern in Südhessen zu den Veranstaltungen, aber es ist ein ganz einfacher Knackpunkt. Du kannst, wenn du in Kassel lebst, den Stammtisch in Waldeck besuchen, wenn du mit Auto hinkommst, weil anders geht's nicht. Du kannst zu den 2 oder 3 Veranstaltungen im Jahr, die sich wirklich auch finanziell lohnen, nach Südhessen fahren, aber du kannst nicht an allen Veranstaltungen in Südhessen teilnehmen. Das geht einfach nicht. Und dadurch kommt es zu einer so starken Trennung. Es sind halt einfach 200 Kilometer, ne? Ja, ich hasse diese Autobahn auch, muss ich sagen. Also das ist für jeden ambitionierten Autofahrer, ist die ganz toll, aber für jeden so drögen wie ich, der eigentlich nur Hörbuch hört, ist die viel zu kurvig und doof zu fahren. Klim, bitte. Ja, also wenn Leute zum Stammtisch kommen, mir ist eigentlich ziemlich egal, wann die eingetreten sind. Ich höre mir immer ganz gerne an, nachdem die ihre Fragen alle losgeworden sind, ich höre mir gerne selbst an, warum sie überhaupt bei den Piraten gelandet sind. Und da muss ich sagen, bin ich ein klein bisschen enttäuscht, weil viele haben überhaupt keine genaue Vorstellung, was sie so bei den Piraten wollen. Also für mich war das so, ich bin zu den Piraten gekommen, weil ich auch was verändern wollte. Und deswegen gehe ich dann auch immer mit so einer Erwartungshaltung ran, dass andere Leute irgendwie auch was verändern wollen. Und aber manche sind vielleicht auch gar nicht so bereit, besonders aktiv zu werden. Sie möchten einfach die Piraten unterstützen. Was das Nord-Süd-Gefälle angeht, also ich fahre gerne jetzt auch nach Frankenberg, jetzt zum Landesparteitag. Es sind nun mal mehr Mitglieder in Südhessen. Und wenn die Parteitage oder sowas organisieren, dann finden die da nun mal statt. Aber wenn sich Leute aus dem Norden melden, die einen Landesparteitag organisieren wollen, dann finde ich das genauso gut. Also ich sehe da jetzt nicht so dieses Gefälle. Ich sehe auch nicht unbedingt irgendwie, dass jetzt der Stammtisch höchst irgendwie die gesamte hessische Landespolitik bestimmt oder so. Man kann sich einbringen und ich finde, das funktioniert ganz gut. Man muss sich selber vernetzen mit den Leuten, mit denen man gut klarkommt. Also ich muss ja gestehen, ich bin damals zu den Piraten aufgrund des Namens gekommen, weil ich fand den Namen aufmüpfig, frech und ich habe gedacht, die werden schon irgendwie, also das hat so in mein Bild einer Partei gepasst, die man jetzt gerade nicht so hat. Jetzt ist Tumay dran. Fredo, wo hast du dich denn eingetragen? Aber erstmal Tumay. Tumay? Tumay. Zurückgezogen. Zurückgezogen? Scampi Joe. Ja, ich wollte nochmal was sagen zu den neuen Mitgliedern, wenn neue dazukommen, wie wir das hier machen. Ja, sag. Also wir machen jedes Mal, wenn wir sehen, oh, es ist jemand Neues am Stammtisch, machen wir eine Vorstellungsrunde. Dass der Neue mal mitkriegt, wer ist jetzt alles da, wer hat jetzt hier vielleicht eine Funktion und warum sind diejenigen überhaupt zum Piraten gekommen, was waren die Anliegen. Und wir fragen dann denjenigen auch oder die Neuen halt, was deren Anliegen ist, hierher zu kommen zum Stammtisch und binden die direkt ein. Wir haben auch seit April, Mai, eine sehr engagierte Frau aus dem Nachbarort von mir, die macht sehr viel und besonders halt in Richtung Behindertenpolitik, weil sie da selbst gehandicapt ist ein bisschen und das klappt eigentlich recht gut. Gut, wir sind jetzt hier in der Bergstraße halt ländlich und wir haben mal Stammtische, da sind wir zu 8, zu 10, zu 12, mal haben wir Stammtische, da sind wir nur zu zweit. Das finde ich jetzt einen sehr interessanten Aspekt, weil vielleicht sind noch andere dabei, die einfach von ihren Stammtischen und ihren Erfahrungen und wie unterschiedlich die sind, berichten können. Aber jetzt erstmal Fredo, bitte. Ja, also erstmal, ich habe mich in das Pad eingetragen, da war gerade die Namensliste leer und ich habe es und dann, als du dann gesagt hast, wo habe ich mich eingetragen, habe ich wieder drauf geguckt, stand ich plötzlich da oben und zwar andere Stammtische. Also vielleicht einfach geleckt. So, ich glaube, es gibt nur auf den ersten Blick ein Nord-Süd-Gefälle. Wenn man sich es genauer anschaut, ist das kein Nord-Süd-Gefälle, sondern ist es zwar faktisch, aber es ist eigentlich ein Gefälle zwischen Ballungsräumen und ländlichem Raum. Ich denke mal, jemand in Seligenstadt oder so, der wohl eher Südhessen ist, wird dasselbe Problem haben wie irgendjemand. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, war der Beitrag aus Kassel. Ich hätte jetzt mal vermutet, da gibt es auch mindestens zwei Stammtische oder so. So dass man da nicht zumindest erstmal seine eigenen Sachen besuchen kann und nicht erst nach Waldeck fahren muss oder so. Aber wahrscheinlich war es auch so gemeint. Also es ist eher eigentlich diese Sache Ballungsräume gegen ländlichen Raum. Und Hessen ist nun mal eigentlich ein Flächenland. Wir haben ungefähr 1,5 Millionen Leute in Ballungsräumen und 4,5 Millionen, so grob müssten die Zahlen sein, die irgendwo auf dem Land wohnen. Ist ja auch kein Wunder, dass sich die AG Landratten jetzt nicht in Frankfurt gegründet hat. Die Ferne zu oder Nähe in meinem Fall zu Wiesbaden, die nehme ich leider gar nicht so wahr. Also ich habe mir jetzt ganz bewusst vorgenommen, mal Leute aus Wiesbaden, übrigens auch aus Mainz, mal so viel zum Thema Landesgrenzen. Man muss auch immer mal gucken, warum muss ich immer nur in dieser Landesgrenze denken, die sowieso eine Erfindung nach dem Zweiten Weltkrieg war, dieses Hessen. Natürlich kann ich auch mit Piraten aus den Nachbarbundesländern zusammenarbeiten, wenn die eben räumlich näher sind. Also habe mir jedenfalls fest vorgenommen, mal irgendwie nach Wiesbaden zu kommen, um da mal ein paar Leute kennenzulernen. Ein, zwei kennt man, aber für die räumliche Nähe ist es eigentlich erstaunlich. Und dasselbe, da muss ich mich natürlich als Frankfurter schwer überwinden, mache ich auch mal irgendwann bei Offenbach. Okay, Michael, wenn du ins Pad reinschreibst Wortmeldung, dann muss ich schon ziemlich hellseher sein, um zu wissen, dass du das bist. Okay, ich stelle fest, die Farben sind sehr ähnlich. Ich trage demnächst meinen Namen da ein. In Ordnung. Also da möchte ich massiv widersprechen. Und zwar vor dem Hintergrund, ich komme von einem der beiden größten Flächenlandkreise in Hessen. Und mir fällt eben halt irgendwie auf, es ist nicht unbedingt das Gefälle der Mitgliedsstärken. Welcher KV oder welches Postleitzahlengebiet hat wie viele Mitglieder, sondern wo entfaltet sich eine Sogwirkung? Ich habe den Eindruck, gefühlt einfach anhand der Anzahl der Veranstaltungen und der Anzahl der Leute, die über ihre eigene KV-Grenze hinaus eine Veranstaltung besuchen, dass irgendwie, ich sag mal, dass das Frankfurt-Marketing das Bessere ist. Also nach meinem gefühlten sind eigentlich die Kasselaner pro Kopf Mitglied wesentlich aktiver als der Rest. Wo war die erste Hochschulgruppe? Wer war der erste Kreisverband in Hessen? Wer macht eigentlich was, ohne in Frankfurt erstmal zu fragen, wie es geht, sondern rockt das Ding einfach? Es sind immer die Kasselaner. Aber es entfaltet keine Sogwirkung. Es setzt sich halt einfach keiner in Bad Homburg oder in der Wetterau oder in Marburg oder in Gießen ins Auto und fährt nach Kassel, oder nur sehr, sehr wenig. Also ich verallgemeine jetzt ein bisschen, aber es sind doch wenige, die es nach Kassel zieht. Aber wenn dann mal was in Frankfurt ist, sind ganz viele da. Interessanterweise ist es aber immer Frankfurt. Also Wiesbaden kristallisiert sich eben nicht als eine solche aktive Zelle heraus. Darmstadt übrigens auch nicht. Und das bringt mich dann zu der Erklärung, aber die mag auch falsch sein, das ist halt die Erklärung, die ich mir selber zurechtgebastelt habe, dass es dann doch immer wieder diejenigen Personen sind, die hinter einer Aktion stecken. Dass es eben halt manche Leute gibt, die ihr Ding, ihr Baby auf 17 Mailinglisten eintragen, während jemand anders es eben halt nur in seiner lokalen Mailingliste postet. Und damit natürlich auch wieder das Problem hat, dass er nur halb so viele oder wesentlich weniger Leute erreicht. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gefälle zwischen Regionen ist oder einfach nur zwischen den Aktivitäten einzelner Personen. Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, viele bedenken das auch gar nicht, vor allem wenn sie nicht so lange dabei sind und gar nicht wissen, auf wie viele Mailinglisten auch vielleicht regionale sie das kippen müssen, damit sie vielleicht auch aus den Gebieten da andere Piraten dazu bekommen. Das hat auch wieder was mit der Bekanntheit und den Köpfen zu tun, was jemand hier reingeschrieben hat. Also das ist einfach so, wer nicht vernetzt ist, hat ein Problem. Ja, ich denke, es hat aber auch was mit Informationen bringen und holen zu tun. Also ich sag mal, wer länger dabei ist, der weiß halt einfach, was muss ich lesen, wo muss ich angemeldet sein. Also ich bin heute noch in Hessen, lass mich nicht lügen, ich glaube auf 3 Listen angemeldet, würde aber behaupten, dass ich 90% der in Anführungsstrichen nach meinem persönlichen individuellen Filter relevanten Informationen mitkriege. Früher war ich mal auf 11 Listen angemeldet und habe dann im Grundrauschen die einzelnen Informationen nicht mehr mitgekriegt. Das hat halt jahrelange Übung mit sich gebracht. Und ich denke, dass das wirklich die Schwierigkeit ist. Ich erlebe das hier in Hamburg sehr, sehr angenehm. Dort gibt es eine Vielzahl von Listen, die sehr klar strukturiert sind. Da gibt es aber die Hamburger haben ihre Vorstellung zum Beispiel völlig verpasst. Die hätte letzte Woche stattfinden müssen. Ich hatte 2 Zusagen und dann ist kein Mensch gekommen. Ja gut, die Hamburger leben hier, glaube ich, auch in ihrem eigenen Mikrokosmos ähnlich wie Berliner. Ich weiß es nicht, nur dass den Hamburgern der Geltungsdrang fehlt. Wieder meine Wahrnehmung, was ich bei den Hamburgern sehr angenehm finde. Aber ich wollte einfach nur auf die Listenstruktur hinaus. In Hessen spielt sich sehr viel auf der PPH ab, unabhängig von der thematischen, geografischen, inhaltlichen Ausrichtung. Und dann gibt es wieder sehr viele KV-Listen, auf denen sich auch sehr viel abspielt, was aber dann auch wieder nur als verbindenden Punkt den KV hat, aber nicht irgendein Thema, ein Inhalt oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, in Hamburg ist es nahezu unmöglich, einen Termin zu verpassen. Jetzt kann man sagen, ja gut, Hamburg ist ja auch klein. Naja, von einem Ende Hamburgs zum anderen Ende Hamburgs bist du aber genauso lange unterwegs wie von Darmstadt nach Kassel. Wenn es mal dumm läuft. Also wenn du ein Auto nimmst. Du kannst natürlich hier auch mit einer gut funktionierenden U-Bahn fahren. Also worauf ich hinaus will, ist, wir haben uns halt ein System geschaffen und haben dieses Beharrungsvermögen, da ist es wieder, warum nutzen wir mehr Telco als Mumble, ein System geschaffen, als der Landesverband Hessen aus 2 Dutzend Frankfurtern bestand. Und ich glaube, dass das bis heute nachwirkt. Das kann gut sein, weil, wie gesagt, also ich komme ja aus Darmstadt und wusste, das war überhaupt kein Thema, dass es keinen Stammtisch in Darmstadt gab. Es gab halt nur den einen in Frankfurt. Vielleicht gab es noch irgendwo anders einen, aber das kam eh nicht in Frage. Aber ich glaube, es gab auch nur den einen. Und jetzt ist anders dran. Danach Ruben Bragi. Also ich kann bestätigen, dass der KV Kassel sehr, sehr aktiv ist, gemessen auf die Mitgliedschaft. Der Knackpunkt ist nur, wenn du hier etwas machst und du grundsätzlich kannst du davon ausgehen, wenn du eine Veranstaltung hast, dann hast du einen Aktivitätsraum von etwa 50 Kilometer. Viel weiter fährt kaum einer an. 50 Kilometer, das heißt, wenn du Glück hast, kommen Göttinger, kommen Marburger und das war's. Ein zweiter Knackpunkt, und da muss man Sepp ein extremes Lob aussprechen. Ich nehme es zumindest mindestens so wahr, dass ein Grund, warum so unheimlich viel in Frankfurt stattfindet, dass selbst 666 sich den Allerwertesten aufreißt, um wirklich alles und jeden nach Frankfurt zu holen. Das ist ein echtes Kompliment, muss man ihm machen. Da hat der PR richtig gut verstanden. Beide Faktoren zusammen tragen aber natürlich bei, dass ein Vernetzungsprozess für jemanden, der nicht in der 50-Kilometer-Zone um Frankfurt lebt, sehr schwierig wird. Also jemand, der so weit ab vom Schuss lebt, wie eben wir Nordhessen, hat ein echtes Problem, sich zu vernetzen, und damit tradiert sich dieses Problem letztendlich. Wie man das aufheben kann? Ich denke, ein erster Schritt wäre wirklich ein Abrücken von der Telco zugunsten von Mumble, weil die Einstiegsschwelle, das haben wir hier bei unseren Einführungskursen gemerkt, zu Mumble ist sehr, sehr viel niedriger. Und ein zweiter Punkt ist es, sich wirklich auf die Agenda zu setzen. Wie kriegen wir es hin, die ländlichen Bereiche vom Süden, von der Dingsstraße, wie heißt die Straße, bis rauf nach Velmer letztendlich einzubinden? Es hängt wirklich mit sehr viel Mühe zusammen, weil als ich den Dicken Engel jetzt zwischendurch mal nicht gemacht habe, ein paar Monate, wurde der durchaus von anderen übernommen, aber die haben dann festgestellt, es macht viel Arbeit. Und es ist tatsächlich so, also du musst die Termine machen, du musst hinterherlaufen, du musst gucken, dass du das Ding voll kriegst, du musst es bespielen. Und genauso ist es dann auch, wenn du die Leute in einem bestimmten Ort haben willst, musst du dafür werben, du musst irgendeine attraktive Umgebung schaffen, du musst dafür sorgen, sonst geht es nicht. Und jetzt ist Ruben Bragi dran. Ja, es wurden jetzt gerade von mir auch ein paar Sachen nochmal angesprochen wegen den Örtlichkeiten, weil ich glaube, das ist einfach der Hauptfaktor, warum viel in Frankfurt stattfindet. Frankfurt ist die größte Metropole, es sind dort tagsüber 2 Millionen Menschen, und es ist so, dass eben die Leute von außerhalb es gewöhnt sind, nach Frankfurt reinzufahren. Das ist halt im Prinzip Zentralhessen, und da liegen viele Stammtische außenrum. Darmstadt ist zum Beispiel definitiv ein aktiver Stammtisch, da möchte ich dir widersprechen, Michael. Und es ist nur so, dass man gar nicht alle Stammtische, beziehungsweise was heißt Stammtisch, die Kreisverbände mitbekommen kann. Wir haben mittlerweile 16 Stück, wenn ich mich nicht irre, und da kommen bald wahrscheinlich noch ein paar hinzu. Da passieren Sachen, die man so nicht mehr überblicken kann. Das ist klar, das ist was anderes, als wenn man in Stadtstadt wie Hamburg ist, auch wenn es da vielleicht von den Distanzen nicht so großartig unterschiedlich ist, als wenn man irgendwie von Darmstadt nach Kassel fährt. Die Distanz ist trotzdem abschreckend, und es ist so, wenn man im Land unterwegs ist, wenn man dann zum Beispiel mal in den Lahn-Dill-Kreis fahren würde, dann dauert das noch mal länger als nur nach Kassel. Da ist es nämlich durch die ländliche Umgebung einfach gar nicht möglich. Das ÖPNV ist da nicht entsprechend ausgebaut. Nicht jeder hat ein Auto. Das ist halt einfach so. Und wir sind es gewöhnt, Telcos abzuhalten, egal über Mumble oder über Telefon. Das finde ich auch irgendwie nicht so einen relevanten Punkt. Das ist unser Kommunikationsmedium. Darüber kann man gut arbeiten, und es läuft auch. Die PPH ist außerdem etwas, wo ganz viele Aktive, vor allem in letzter Zeit, so wie ich es miterlebt habe, eher, wo die Leute sagen, es ist ein Trollmedium geworden, und viele haben gar keine Lust mehr, darüber zu schreiben. Ähnlich dem niedersächsischen Mailingliste des Grauens. Und da sollte man noch ein bisschen dran arbeiten. Okay, Michael? Erstmal an die Darmstädter oder an die anderen Stammtische, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Ich wollte mit dem Aktivitätslevel eben ausdrücken, überregional. Also ich würde mal vermuten, dass es sehr viele kleine Zellen aktiver Piraten gibt. Ich halte also auch die Hochtaunus-Piraten, obwohl sie die verursachen einfach keine Bugwelle. Aber sie haben die Anzahl und die Frequenz ihrer Stammtische erhöht. Sie haben die Anzahl ihrer Mitglieder durchaus im Gleichschritt mit der Entwicklung des Landesverbandes, wenn nicht sogar ein bisschen besser, erhöht. Sie haben eine Zahlungsmoral, die fast noch mal ein bisschen besser ist als die des Landesverbandes. Aber außerhalb des Hochtaunuskreises weiß eigentlich kaum einer was von ihrer Existenz. Und ich vermute mal, so wird es vielen anderen auch gehen. Während aber eben Aktivitäten, es müssen ja nicht mal Stammtische sein, es können ja auch Treffen von Arbeitskreisen oder ähnliches sein, im Großraum Frankfurt eine erheblich größere Sogwirkung erzielen als im Großraum Wiesbaden oder im Großraum Darmstadt. Und ich würde, und das wäre auch mein Wunsch oder mein Rat oder mein Vorschlag an die Kasselaner, aufhören, in Kilometern zu rechnen. Es ist doch völlig egal, ob ich von einem Ort zum anderen Ort 100 Kilometer oder 30 Kilometer habe. Relevant ist doch die Zeit, die ich brauche, sie zurückzulegen. Also wenn ich in Frankfurt Hauptbahnhof in ICE steige, bin ich mit Sicherheit nicht langsamer in Kassel, als wenn ich in Hamburg-Bergedorf in Bus steige und ich möchte gerne nach Elmshorn. Das ist aber trotzdem ein subjektives Empfinden, ob du dich innerhalb einer Stadt bewegst oder ob du von Südhessen nach Nordhessen rauf, auch wenn das irrational ist, es ist so. Ja, also da bin ich ja dabei, nur wir haben doch früher erlebt, die Kasselaner waren überall. Egal, ob das in Waldeck-Frankenberg war oder ob das an der Grenze zu Bayern war, Kasselaner waren überall vertreten. Wenn es also den Menschen aus Kassel möglich ist, sich 80, 100, 120 Kilometer gen Süden zu bewegen, ich glaube, dass die motorischen Fähigkeiten der Menschen aus dem Süden Hessens genauso ausgeprägt sind. Es wäre uns also auch möglich, uns die gleiche Entfernung gen Norden zu bewegen. Aber aus irgendeinem Grunde ist offensichtlich der innere Schweinehund im Süden ein bisschen besser ausgeprägt und wir schaffen es halt einfach nicht über den Hügelkamm des Taunus hinaus. Ja, aber es kann auch tatsächlich so sein, also wie der Sepp 666 setzt sich unglaublich ein und ich weiß jetzt nicht, wen es da gibt, der auch mit diesem Blick dahin, dass man die aus dem Süden mit einbezieht, ob es da irgendjemand, und das ist meistens eine Person im Norden gibt, der sich sagt, jetzt will ich da mal dran und jetzt will ich mal gucken, dass ich die vom Süden in den Norden raufkarre. Also das, da muss irgendjemand bereit sein, da sehr viel Zeit auch zu investieren und das macht ja der Sepp. Fredo ist jetzt dran. Also erstmal zum Sepp, womit er sich hauptsächlich den Popo aufreißt, ist die Sachen zu streamen, damit jeder, auch wenn er etwas weiter weg ist und nicht kommen kann, die Sachen sieht. Das vielleicht mal vorweg. Ich finde es jetzt ganz spannend. Ich bin im Geiste mal die letzten größeren Veranstaltungen durchgegangen, die Hessen interessieren. Also ich spreche jetzt nicht von Stammtischen oder Infoständen. Die gibt es irgendwie überall. Und wer mal einen anderen besuchen will, der schafft es irgendwie auch mal auf einen anderen zu kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, wer außerhalb von dieser gefühlten Todeszone um 50 Kilometer um Frankfurt, sagen wir mal, herum, dieses Jahr eine Veranstaltung, die richtig spannend war für Hessen, nicht besuchen konnte. Wir hatten Hessen Campus, einer war ein bisschen im Süden von Frankfurt, einer war irgendwie ein bisschen nördlich. Das Grillen war in Marburg, der nächste LPT ist in Waldeck-Frankenberg. Also ich nehme das im Moment nicht wahr. Vielleicht vergesse ich gerade was, aber soll mir mal einer sagen, egal wo er herkommt, auch aus Nordhessen, wo er jetzt noch deutlicher benachteiligt war, als es einfach so ein bisschen die Anzahl der Leute in der Gegend hergibt. Fällt mir nämlich nicht ein. Okay. Darf ich ganz kurz reagieren, weil ja, ich ja aus Nordhessen bin? Ja. Also ich kann sagen, ich wäre gerne auf den Hessen Campus gefahren, ging nicht. Liegt unter anderem daran, dass ich einer von den Irren bin, die sich für das Europathema begeistern. Das heißt, meine gesamten finanziellen Möglichkeiten gehen für die ganzen PBU-Fahrten rauf. Aber genau das ist ein Knackpunkt. 200 Kilometer oder 20 Kilometer macht zeitlich nicht so den großen Unterschied. Es macht aber finanziell auf die Dauer einen sehr, sehr großen Unterschied. Aber der letzte war doch in Gießen. Das ist finanziell nicht so der entscheidende Knackpunkt. Jetzt würde ich gerne erstmal Tumay dran nehmen und danach mache ich weiter mit der Wortmeldungsliste. Tumay? Du hast zwar rote Lippen, aber man hört dich nicht. Ich hatte mich gemutet, sorry, nochmal am Headset. hört man mich? Ja. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen erstaunt. Also weil wir leben im Zeitalter der digitalen Möglichkeiten. Ja, wir haben genau deswegen auch das Streaming unterstützt und auch versucht hier breit einzubringen. Und ich bin froh, dass der Sepp das auch aktiv vorangetrieben hat. Dieses Dezentrale ist doch das, was eine totale Chance und auch ein Riesenvorteil ist gegenüber eben dieses überall hinfahren müssen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt ein Problem damit, wenn man sich politisch beteiligen will. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag und die gilt es einzuteilen. Und wenn man die entsprechend einteilt, irgendwann bleiben Aufgaben über, die man einfach nicht mehr unterkriegt. Und da muss man priorisieren. Und ich sag mal, wenn man sich für Thema A interessiert und dort seine Priorität draufsetzt, dann kann man vielleicht Thema C und D eben nicht mehr machen. Dann muss man sich dafür entscheiden und dann muss man auch sagen, okay, dann ist das so. Und aber wir haben, und das darauf kommt es meines Erachtens drauf an, wir haben eben Angebote für Leute, die eben sich nicht auf den Weg machen können, aus welchem Grund auch immer, Immobilität, finanzielle Gründe oder was auch immer. und die kann man nutzen. Und ich muss gestehen, dass ich da eher allergisch drauf reagiere, wenn man dann sagt, naja, ich habe jetzt fünf Veranstaltungen, würde ich besuchen, aber ich kann nur drei aus bestimmten Gründen. Und also da habe ich eher nicht so das Verständnis für, muss ich gestehen. Okay, aber das also mit dem Nord-Süd-Gefälle, das finde ich eine interessante Sache, weil genau deswegen wollte ich eigentlich die Vorstellung der Landesverbände, weil ich auch auf die Besonderheiten und Probleme der einzelnen Landesverbände, dass man die ein bisschen rausarbeitet. Und zwar nicht gegen die Landesverbände, sondern dass die damit auch hinterher was anfangen können. Also mein Ansatz ist ja nicht destruktiv. Es kann nee. Ich wollte noch was ergänzen zu Ruben. Er hat es ja mit Mumble und dass wir das alle nutzen und so weiter. Da muss ich ergänzen, was vielleicht nicht unbedingt viele wissen. Mumble ist nicht barrierefrei, dadurch nicht für Blinde nutzbar. Also das ist ein generelles Problem, was wir in der Partei haben. Ich versuche das gerade, eine Gruppe zusammenzukriegen von Programmierern und Entwicklern, die sich diesem Problem Mumble und auch Piratenpad ist auch nicht für Blinde nutzbar, mal annehmen will, dass wir wirklich mal alle dazu kriegen, wenn sie das möchten. Finde ich eine sehr gute Sache. Ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber vermutlich ist es noch nicht mal ein großes Problem. Und bin ich auf jeden Fall sehr für, dass man da irgendwie was bastelt, damit auch sowohl Pet als auch Mumble dann zwar wird. Martin Kliem. Ja, ich wollte nur noch kurz was zu dem Nord-Süd-Gefälle sagen. Also ich glaube, wie der Fredo das schon gesagt hat, vielleicht ist es tatsächlich eher so eine Sache Stadt und Landbevölkerung. Also tut mir leid, ich bin ein Stadtkind, ich bin es einfach nicht gewöhnt, irgendwo eine halbe Stunde hinzufahren. Also ich kann einkaufen in Laufumgebung und ich muss mich nicht erst in ein Auto setzen. Also die Schwelle, selbst nach Offenbach zu fahren oder so, ist bei mir sehr hoch. Ja, hier schreibt Tumal gerade Bequemlichkeit. Also ich bin halt ein Stadtkind. Also Leute, die jeden Tag eine Stunde zur Arbeit pendeln oder so, die sind das vielleicht anders gewöhnt. Also von daher komme ich selten irgendwie aus der Stadt raus. Andererseits habe ich schon den Eindruck, also wenn ich vorhin den Kollegen von der Bergstraße gehört habe, das ist ja jetzt irgendwie auch nicht so die Metropolregion, dass da die Probleme möglicherweise ganz die gleichen sind. Hessen ist halt nun mal ein Flächenland. Kann das gut nachempfinden. Man hat irgendwie das Gefühl, wobei ich komme ja aus Köln und bei Darmstadt habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es der Nabel der Welt ist. Aber wenn du in der Großstadt oder das Großstadtleben so gewöhnt bist, dann hast du das Gefühl, du gehst zwar ans andere Ende der Stadt, aber das ist gefühlt anders von der Entfernung, auch wenn es die gleiche Zeit oder sogar noch länger dauert, als jetzt irgendwie durch die Pampa zu fahren. Da ist so diese Uneinsicht da. Und das ist, glaube ich, auch, also das finde ich sehr interessant, dass wir darauf zu sprechen kommen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das nicht nur in Hessen ein Problem ist, sondern auch woanders. Anders ist dran. Ich wollte nochmal das zu Tumal sagen. Du hast natürlich recht, das ist etwas, was man als Neupirat in Anführungsstrichen lernen muss, dass man sich nicht überall verzetteln darf. Ich habe ganz, ganz knallhart zusammenstreichen müssen, auch Themen, die mich sehr interessiert haben, nämlich Bildung in Hessen. Das Problem ist halt für jemanden, der ländlich in Anführungsstreichen lebt, sehr, sehr viel größer nochmal, weil du einfach durch die zeitlichen und finanziellen Faktoren noch stärker eingeschränkt bist, als wenn du in der Stadt einfach mal in die Straßenbahn steigst. Ein vergleichbares Problem kenne ich aus meiner Zeit. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Da war es zum Beispiel für mich, der ich aus Ostberlin kam, auch nach der Wende sehr, sehr schwierig, diesen psychologischen Schritt zu machen, zum Ausgehen nach Westberlin zu fahren. Das war einfach eine andere Stadt, obwohl es die gleiche war, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach eine andere Stadt. Wir haben in Hessen da sehr viel und gerade Sepp hat da unheimlich viel gemacht, unheimlich viel erreicht, diese Barriere aufzuheben. Nur wir können da, denke ich, noch ein bisschen mehr machen, weil ich denke, das trägt zur Frustration, gerade bei denjenigen, die diese Anbindung nach Südhessen haben, ein Stückchen weit mit bei. Und führt auch dazu, dass man sich ein ganzes Stück isoliert fühlt. Weil die meisten von uns müssen sich für ein Thema entscheiden. Und wenn du dann an einem Thema bist, also ich kann zum Beispiel sagen, ich weiß, dass hier in Nordhessen ich mich schwer tun werde, jemanden zu finden, der sich für Europapolitik interessiert. Da ist die nächste dann die Senf-Ikon im Frankfurter Raum. Ja, aber wenn ihr jemand hättet, der ähnlich aktiv wäre wie Sepp, würde das vielleicht auch klappen, weil es ist eigentlich nicht einzusehen, dass sich alles in den Süden zieht, sondern es wäre genug Potenzial da und sollte auf jeden Fall da sein. Ansonsten müsst ihr noch Mitglieder werben, weil ihr habt auch Göttingen, fällt mir ein. Herr Göttingen ist Niedersachsen und da ist schon wieder dieser psychologische. Du hast völlig recht. Wir haben halt diese Person im Moment nicht und dieses Problem haben, glaube ich, viele abgelegenere Gebiete in Hessen, dass wir kein so starkes Zugpferd haben wie Sepp. Nicht so sehr der Führerseitig, sondern mehr jemand, der sich nicht für andere Themen schon entschieden hat. Ja, also jemand, der einfach auch, es ist einfach viel Arbeit und es kommt zwar zwischendurch mal ein Dankeschön, aber insgesamt ist das jetzt nicht die Arbeit, mit der du irgendwann mal zu einem Job mit viel Geld kommst, sondern es ist einfach auch Arbeit. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen. Fredo. Ja, Gott sei Dank hat ja der Sepp einen vernünftigen Job. Eine Sache vorweg, es ging gerade um Mumble und die Telco. Ich habe für die AG Energiepolitik, weil wir da auf Mumble umgestellt haben vor einer Weile, eine Bridge einrichten lassen. Das ist der Steffen Ortmann aus Brandenburg, glaube ich. Der gibt auch eine Anleitung. Wer ein bisschen technisch begabt ist, kann auch so eine Bridge selbst installieren. Jetzt haben wir es erstmal nur so, dass es halt jeden Dienstagabend sich automatisch einwählt. Das ist immer noch nicht völlig barrierefrei. Da muss man dann halt denjenigen zugestehen, dass die dann einfach Wortmeldung sagen, wenn sie eine Wortmeldung haben und sich vielleicht nicht auf dem Pad gerade eintragen, aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein gangbarer Weg, wie man das miteinander verbinden kann. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich muss jetzt nochmal massiv widersprechen. Ich behaupte, zumindest in diesem Jahr, können jetzt vielleicht nicht die letzten 10 Jahre zurückgehen, die letzten 6, aber in diesem Jahr haben überdurchschnittlich mehr Veranstaltungen nördlich stattgefunden, wenn ich sage, ich schaue mir mal die Mitglieder an und mittel das jetzt irgendwie. Und es ist ja unbenommen, wenn jemand sagt, ich kann mir das nicht leisten, nach Gießen zu fahren. Aber es ist kein großer Unterschied, aus Kassel nach Gießen zu kommen oder aus Frankfurt. Also das ist jetzt dann schon eben berücksichtigt. Das wollte ich nur sagen. Das heißt, diese Wahrnehmung, dass die Sachen mehr im Süden stattfinden, der muss ich einfach widersprechen. Und ich habe bis jetzt auch noch keine Gegenbeispiele gehört. Bloß, ich meine, diese Barriere im Kopf ist natürlich eine Barriere. Also man kann zwar sagen, das ist nicht berechtigt, nur wenn sie da ist, dann ist sie da. Dass sich Leute lieber ins Auto setzen, um von einem Ende der Stadt durch eine Riesenstadt ins andere Ende zu fahren, warum das eher geht, als dass man da über die Autobahn nach Kassel fährt, es ist halt so. Also da kann man jetzt nicht kühmen, oder beziehungsweise kann natürlich kühmen, aber es nützt nichts. Es ist Campi Joe. Ja, ich wollte mal noch anmerken, wegen den weiten Wegen. Ich würde zum Beispiel auch nach Frankfurt auf Stammtische fahren oder sonst wo, aber ich kann es momentan finanziell nicht und deswegen muss ich mich halt anders beteiligen. Aber ich wäre zum Beispiel dafür bereit, auch mal weitere Wege zu fahren, weil mir einfach auch das Zwischenmenschliche mit den anderen Piraten wichtig ist und dass man sich vernetzt und so weiter. Und das geht eben am besten persönlich. Ja, das scheint, glaube ich, auch, wobei ich schon Mumble als guten Zwischenschritt zu persönlich ansehe, wenn ich gucke, was auf Mailinglisten und Twitter manchmal los ist und wie friedlich es letztlich dann doch im Mumble zugeht, auch bei kontroversen Diskussionen, finde ich das schon mal einen sehr guten Zwischenschritt, auch für Leute, die sich das nicht leisten können. Ich glaube, Baden-Württemberg hat das mit einem virtuellen Stammtisch. Das sollte man sich wirklich überlegen, weil da könnte auch Nord und Süd und da könnte man sich vielleicht ein- oder zweimal im Monat als Angebot alle mal zusammenfinden. Wäre jetzt meine Idee. Tumai. Das ist genau der Punkt. Ich knüpfe nochmal an dem, was ich vorhin gesagt hatte, an. Wir haben die elektronischen Werkzeuge. Wir müssen sie halt natürlich auch nutzen. Und selbstverständlich, der Seitex hat es vorhin geschrieben, Vernetzung oder persönliche Vernetzung läuft natürlich auch durch direkten menschlichen Kontakt. Wir sind soziale Wesen und wenn es nicht rund läuft und wir es besser haben wollen, dann trifft man sich persönlich und das ersetzt natürlich wiederum kein Werkzeug. Aber wir jetzt zum Beispiel als Landesvorstand versuchen eben auch Veranstaltungen eben nicht nur in einer Region stattfinden zu lassen, sondern eben auch in die abgelegeneren Regionen oder auch zu rotieren oder rotieren zu lassen, damit eben auch eine Ausgeglichenheit hergestellt wird, sodass dann jeder auch mal den längeren Weg hat. Und am Ende, ich glaube, es ist müßig, sich ständig vor Augen zu führen, was man für einen langen Weg vor sich hat. Entweder ist es einem das Ganze wert, weil man weiß, da sind Leute, mit denen man zusammen was erreichen kann und auch will. Oder man guckt eben nur, was für Anstrengungen das Ganze kostet. Ja, und wer in der Politik was machen und bewegen will, der bezahlt nun mal einen hohen Preis. Das ist Zeit, ja, Lebenszeit. Und entweder man ist bereit, das zu investieren oder nur einen Teil davon zu investieren oder eben nicht. Aber man kann eben nicht alles haben wollen und nichts dafür geben. Das geht nicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Trotzdem, also das wäre jetzt mein Vorschlag für heute, also einen virtuellen Stammtisch, damit sich vielleicht Nord und Süd und sei es nur einmal im Monat einfach im Mumble trifft, weil Mumble kann theoretisch fast jeder. Und da könnte man das noch mit den Wortmeldungen dazu sagen, also jemand einfach sagt Wortmeldung und dann ging das auch für Blinde. Aber jetzt ist sowieso Scampicho dran. Ja, einmal zu dir, Kira. Ich glaube, einen virtuellen Stammtisch gab's in Hessen schon mal. Weiß nicht, warum das eingeschlafen ist oder wie. Und das muss man bewerben. Ja, ist eingeschlafen. Gibt's nicht mehr. Müsste man halt mal neu starten. Und ich versuche momentan irgendwie ein Team zusammenkriegen, dass wir die ganze Sache barrierefrei kriegen. Also ich habe auf Twitter schon Diskussionen beobachtet zwischen Klim und ein Augenschmaus und ob er nicht die Mumble-Sachen irgendwie schriftlich hinkriegt, dass ein Gehörloser das praktisch mitlesen kann, so wie es gesprochen wird, irgendwie. Das ist natürlich ein enormer Aufwand, aber es findet sich immer eine Lösung. Das denke ich auch und das finde ich ganz toll, dass da ein paar Piraten zumindest sehr aktiv dahinter sind und möchte ich mich sehr bedanken bei dir, Michael. Ich wollte was zu dem virtuellen Stammtisch sagen, den es gab. Der ist ja 2009, 2010 vom damaligen Landesvorstand initiiert und meines Erachtens sehr wohl beworben worden. Also ich kann mich jetzt, nachdem er eingerichtet war, an keine Vorstandssitzung erinnern, wo wir nicht darauf hingewiesen haben, dass immer an den, ich glaube mittwochs war es gewesen, also jeden zweiten Mittwoch hatten wir ein Vorstandstelco und in den Mittwochen dazwischen war dieser virtuelle Stammtisch und es war von Anfang an so wenig los dort, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir gehen nur noch auf einmal im Monat und es war allerdings damals auch genau die Phase, wo wirklich eine Gründungswelle von Kreisverbänden stattfand und auch eine Gründungswelle von Real-Life-Tischen stattfand, sodass meine Wahrnehmung es wirklich war, dass du von Montag bis Freitag jeden Abend eins oder mehrere Angebote hattest, die du im Großraum Rhein-Main-Gebiet erreichen konntest, so dass es einfach dann eine Frage der Prioritäten war, was machst du? Und da war natürlich damals bei der überschaubareren Zahl an Leuten diese Möglichkeit, Menschen im realen Leben kennenzulernen, von Stammtisch zu fahren, mal in Wiesbaden ein Bier zu trinken, mal in Darmstadt ein Sauer gespritzen, das war attraktiver und ich glaube, es hat, wenn es 3 Monate gelaufen wäre, wären es viel, vielleicht waren es 4, ich weiß es nicht, aber es hat kein halbes Jahr gedauert, da waren dann nicht mal alle Vorstandsmitglieder auf diesem Stammtisch, sondern vor allen Dingen der Jan Leutert, der das also bis zuletzt durchgehalten hat, aber wer will denn schon Selbstgespräche führen? Und ja, es war einfach kein Bedarf dafür. Das kann ich nicht bestätigen. Du weißt, wie der dicke Engel zustande gekommen ist, das war nämlich, dass der Bundesvorstand mangels Masse diese Treffen, die zwischen den Bundesvorstandssitzungen, damals hieß das Politikforum, einstellen wollte, weil sich dafür keiner interessiert hat. Da waren 3-4 Leute und der Vorstand und die haben irgendwann gesagt, das interessiert uns nicht mehr. Aber wenn man das anständig macht und auch bewirbt, kann man da viele Leute mitziehen und es ist vielleicht für die, die nicht so mobil sind, eine echte Alternative. Also würde ich jetzt nur zu bedenken geben, man kann da wirklich was machen. Und ich wollte das nicht in Abrede stellen, ich wollte nur die Frage beantworten, da war doch früher mal was, ja, es war was, es ist auch zumindest beworben worden und es war eben halt wirklich im Gegensatz zum dicken Engel so, dass es kein Themen vorangestellt war. Man hätte also wirklich über Gott und die Welt reden können, es war auch nicht ein Talk Basis mit Vorstand oder sowas, sondern es war die Zusage, es ist immer ein oder mehrere Mitglieder des Landes Vorstand da und ansonsten Interessierte, die den Austausch mittels Telco wählen wollen. Und Es war zum damaligen Zeitpunkt ein Angebot, was keiner wahrnehmen wollte. Wenn man sagt, zum Beispiel, wenn Wahlen sind oder wenn sonst irgendwas ist, was machen wir mit den Plakaten, welche Plakate? Also wenn du dem ein Thema voranstellst und nicht einfach sagst, man ist nur da und spricht über sonst irgendwas, wenn du das auch bewusst so machst, wir wollen jetzt einfach aus ganz Hessen die Leute zusammenkriegen und da kann man durchaus alle 14 Tage sich ein Thema einfallen lassen, was ganz Hessen angeht und dass man darüber diskutiert, dann hätte das, glaube ich, auch eine Zukunft. Aber jetzt sind wir seit 2 Stunden dabei und da beende ich zumindest, Trilo ist noch vorher dran, danach die Aufnahme und bedanke mich sehr für alle aus Hessen. Wir müssen dann nicht alle gehen, das heißt, ich ziehe oben nach unten und danach ist eben die Aufnahme beendet, weil ich glaube, 2 Stunden kann man sich noch anhören, alles darüber hinaus ist etwas zu viel und dann müsst ihr eben kurz mal alleine klarkommen. Aber Rilog, was auch immer, ist noch vorher dran. Ja, danke. Also Rilo Kylie heißt das. Ja, zum letzten Thema mit den virtuellen Stammtischen kann ich mal kurz sagen, wir haben in Sachsen vor circa 3-4 Monaten einen eingerichtet und wir führen den jede Woche durch. Am Anfang ist es natürlich schwierig, da hat man so 5-6 Leute. Mittlerweile haben wir jede Woche über 30 Leute da. Und das geht natürlich, wenn man eine gewisse Top macht, wenn man einen Verantwortlichen hat, der dafür sorgt, dass die Leute, die was zu sagen haben, also aktive Leute im Land, dazu bringt, auch Sonntag da zu erscheinen und zu erzählen, wie es war. Dann ist Werbung eine ganz große Sache. Man muss es auf Stammtischen bewerben, über Mailinglisten, über Twitter, über sonst was. Nee, die Vorstände nicht. Ich meine damit, achso, das ist gerade eine andere Diskussion im Chat wahrscheinlich. Nee, also ich kann es da nochmal kurz reinposten in den Chat, wie wir das so machen. Mittlerweile läuft es und es läuft wirklich jede Woche. Und wir haben über 30 Leute und das ist für Sachsen relativ gut. Wir haben insgesamt 900 Mitglieder. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu Hessen, aber es ist gut und es läuft jede Woche, aber man muss sich natürlich drum kümmern. Ja, das war mein Beitrag. Ja, danke, weil ich glaube auch, also darüber sollte man sich Gedanken machen, wobei das muss nicht Mumble sein, weil mir fällt nichts anderes ein als Mumble. Und ich bedanke mich bei allen nochmal jetzt aus Hessen, die da waren. Und ich denke, wir haben ein paar Sachen rausgearbeitet, wo Probleme liegen und da sollte man weitermachen. Also das war mir auch nicht so klar mit dem Nord-Süd-Gefälle. Mir war allerdings auch nicht klar, dass wir wahrscheinlich der LV sind, die die beste Zahlungsmoral haben. Ja, Cytix. Bei uns zahlen irgendwie 92% der Leute. Cytix, da kann Bayern, glaube ich, nicht mitstinken. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.